Halte den Regen zurück. Ja, wir sind meilenweit von nirgendwo. Und der Wind hat keinen Namen. Also nenn ihn, wie du ihn nennen willst. Weht immer noch die Straße runter. Und wenn das Feuer ausgeht, ist daran nur das Feuer schuld. Halte den Regen zurück. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind 2023. Also sind wir nur drei. Ne? Wir sind zu dritt heute. Ja, 23 ist ja die Das Glückszahl. ist die böse Illuminatenzahl. Einer der wenigen guten deutschen Filme. 23, finde ich. Gut, ja. Ja, der Preis ist nämlich heute leider verhindert. Grüße gehen raus an ihn. Ich habe ihn eben im Chat gesehen. Ja, aber dann Preis müssen wir auf das heute mal Eis. zu dritt. Bitte? Der Preis ist auf Eis, sag ich. Price on Ja. Ice, die große Revue-Tickets gibt es ab Dienstag bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ja, dann machen wir heute mal eine kleine Ausgabe der Weltraumaffen fürs neue Jahr. Ja, und angesichts des Titels müssen wir uns erstmal um den Papst trauern, oder was, ne? Nee, Benediktum, das heißt einfach nur gut gesagt 2023. Ach so. Das ist völlig, völlig, also das fällt mir jetzt erst auf, wo du sagst. Das ist auch was mit dem. Ja, wir waren Papst. Ja. Genau. Jetzt sind Und wir, das hat, glaube ich, sogar wirklich jemand, ich glaube, die Tagesschau war es. Die hat wirklich geschrieben, wir waren Papst. Als wenn das ausgehend in die damals Tagesschau. nicht schon dumm genug gewesen wäre. Ich glaube bei der Bild-Zeitung, aber es beschwert sich dann, dass sie doof werden oder was, ne? Unmöglich. Ja. Es ist der einzige Papst, den ich in meinem Leben live gesehen habe. Und jetzt ist er tot. Soll ich denn machen? War nicht so cool wie der davor. Ja, der hatte einfach mehr Appeal, der hat mehr Fans gehabt. Stimmt, ja. Er ist auch zurückgetreten als Papst. Das ist ja sehr unüblich. Er wird ja, normalerweise wird er ja zurückgetreten. Vom lieben Gott halt. Ne? Es gibt ein sehr schönes Stück von Hagen Rether über ihn aus einem seiner vielen Programme, die alle Liebe heißen, wo er sagt: So ein Gesicht kriegt man also, wenn man sein Leben lang die Menschen liebt. Augenringe wie die Panzerknacker. Ratzinger, das klingt schon wie so ein billiger Weißwein. Ach, großartig, als der Mann noch gut war. Ja. War er echt gut. Aber inzwischen kann man den sich leider nichts mehr anhören. Nicht mehr anhören. Ja, wie mache ich denn jetzt eine Überleitung zu einem Katastrophengebiet? Verdammt nochmal, der Papst war ja auch in vielen Katastrophengebieten. Manche Dinge bleiben immer gleich, egal wer Pflichtmäßig. Papst ist. Und die Gebiete bleiben immer Katastrophengebiete. Berlin, Berlin never changes. Berlin. Ja, es gab ja wieder jede Menge Videos von explodierender Pyrotechnik, wie sie sagen. Und hier die Berliner Feuerwehr, deren hat es ein ganzes Auto zerlegt. Also so, dass es nicht mehr einsatzfähig ist. Ja, was soll man so groß sagen? Also ich habe alle möglichen Theorien darüber gehört, wer dafür verantwortlich ist. Ob es jetzt die Partyszene ist oder doch eher die üblichen Linksextremisten. Ich will mal auf Letztes tippen. Wir schießen auf die Polizei. Ja, Ich würde sicher. auf eine Mischung aus Partyszene und Linksextremisten tippen, weil die überschneiden sich ja auch. Kann auch sein, ja. Ja, und dann gab es natürlich auch diverse Leute, die gesagt haben, man müsste das jetzt mal die Böllerei verbieten im Stadtgebiet. Das ist natürlich auch lustig, weil im Endeffekt ja auch dieses Zeug, was sie da abschießen, ja nichts ist, was man sich im Laden so kaufen kann. Ne? Also, Und das da sind muss natürlich ich auch auch echt mal sagen, Privatleute. also ich möchte niemandem das So. Böllern verbieten und so, aber diese Kanonenschläge, die da teilweise von sonst wo herholen und zünden, da fällt dir hier fast das Gebiss aus der Kinnlade. Die Gläser von der Wand, das, Ja, die ich sind finde aber das. nicht verboten, ne, weißt du? EU-rechtlich oder wie ist das dann? Darf Ich man das habe holen? keine Ahnung. Hm. Schwer zu sagen, aber Naja, ich glaube schon. Also wenn man das nicht in Deutschland kaufen kann, dann ist es eigentlich nicht ist Einfuhr. auch die Einfuhr Ne? verboten Sollte normalerweise wohl eigentlich schon, auch, ja. ne? Ich So. meine, siehe Dann Holland. ist es ja verboten, dann ist es ja schon illegale Tat, ne? Weil das ist sowieso alles mit Sondergenehmigungen, ne? Also normalerweise ist ja halt alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist, aber bei dieser ganzen Knallerei ist es ja sowieso nur in Sonderfällen überhaupt erlaubt. Und insofern kannst du dir da, glaube ich, nicht einfach zusammenbasteln, was du willst, und in die Luft Nee, jagen. das sowieso nicht. Also ich habe vorhin von der Mareile, Grüße gehen raus, in welchem Bad hast du dich über Silvester eingeschlossen und geweint, von der Mareile gelesen, das sei schon immer so gewesen, diese praktisch paramilitärischen Bedingungen an Silvester. Und also ich kann ja nur immer aus meiner anekdotischen Evidenz schöpfen, aber das erste Mal, dass ich mit solchen asozialen Zuständen konfrontiert war, war in Berlin. Ganz lustig. In Berlin so 2001 ungefähr. Da habe Ja, ich komm, das mal ist. Silvester in Berlin verbracht und das war wirklich Spießrutenlaufen mit Leuten, die halt sich einen Spaß draus gemacht haben, wenn die Türen von der S-Bahn oder U-Bahn zugehen, schnell noch einen Böller reinzuwerfen und solche Sachen. Und von Balkon irgendwie Raketen auf die Straße, auf die Leute geschossen haben und so. Und ich habe das vorher nicht erlebt. Und ich habe es. Inzwischen erlebe ich das auch hier. Also zu behaupten, das sei schon immer so gewesen, ist einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit und Kann ich auch so Unverschämtheit. empfinden. Und Ja, sie diesem. wollte damit halt irgendwie den rassistischen Engel, den sie gesehen hat, da so nach dem Motto, das ist erst seit so viele Migranten hier sind. Aber das kann ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, die Gesellschaft verblödet und verroht halt insgesamt. Und deswegen wird auch sowas möglich, egal. Ob man jetzt Einwanderer ist oder biologischer Nachkomme. Ja, das soll natürlich nicht so das Entscheidende sein, aber dann, mein Mann hat doch zum Beispiel auch so Zonen geschaffen um Altenheim, wenn das da nicht geballert werden darf. Könnte man durchaus um Polizeiwachen erweitern, finde ich. Also wer schmeißt den Böller auf die Polizeiwache? Das muss doch nicht sein. Ja, in Ja. Berlin hat es ja Muss so sein. sowieso wohl auch massive Angriffe auf die Polizei, die Das mit den Feuerwehr Zonen und ist ja eh so ein Ding. Ne? okay. Also, das jetzt bei mir in Hannover gibt es zum Beispiel jetzt auch so eine Waffenverbotszone im Steintorviertel, wo ständig irgendwelche Messerstechereien sind. Ach so. Das könnte ich natürlich noch so viel, da gibt es überall diese Schilder, die einen darauf hinweisen. Aber im Endeffekt, Verbrechensverbotszone. ja genau, im Endeffekt die Leute, die sowas machen, die lassen sich ja eh nicht davon abschrecken. Ja, dann hast du im Prinzip eine Handhabe sofort. Ne? Da kannst du irgendwelche Exempel Ja, statuieren schon oder beim so. Besitz, Ja, ja. sie kannst die zur Erkennungsdienstliche mit Misshandlung, wollte ich fast sagen, mit auf die Wache nehmen und dann wieder laufen lassen, wie sie es immer machen. Aber du musst dir ja auch erstmal, ja, du musst es ja erstmal merken, dass die Leute sowas mit sich rumtragen. Und Ja, rumtragen ja. ist ja nicht verboten in der Nacht, Ja, ne? das ist dann Gut, doch schon verboten in der in dem Fall ist Waffenverbotszone. es. Ach so. Das ist ja der einzige Vorteil davon im Endeffekt. Aber ich meine, gut, irgendwelche Ja. Schusswaffen oder so dürfen ja sowieso die wenigsten Leute mit sich führen. Ja, allerdings. Israel haben sonst immer gefragt, do you have weapons? Komisch, ne? Wenn man das zugeben will. Die Geschichte schon wieder. Ach, Nova, war Ja. die nicht ja schon mal im Fernsehen in Nova? Dieses Ja, Kind? genau. Den bekloppten Eltern? Nee, das hieß Viva, glaube ich, was du meinst. Nee, Es war aber das. auch ein Kind von bekloppten Ja. Eltern. Schon Nee, verstorben. das war tatsächlich, also diese Woche hat sich herausgestellt, dass das Kind, was nicht mehr in die Kita gehen durfte, weil die Transmutter da ja ihrer eigenen Wahrnehmung nach diskriminiert wurde, wo sich auch unser Queerbeauftragter eingeschaltet hat und sofort gesagt hat, ja, die Aufsichtsbehörde muss ran, und wenn die Aufsichtsbehörde nicht will, dann am besten gleich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, weil das ist ja eindeutig Diskriminierung. Und der Cicero hat sich hier die Mühe gemacht, mal nachzurecherchieren, und es hat sich herausgestellt, dass diese Transmutter und das Kind halt die gleichen sind, die auch in dieser Funk-Aufzeichnung Ich weiß nicht mehr, von welchem Funkkanal das war, aber in dieser unsäglichen Doku mit geschlechtergerechter Erziehung vorgekommen sind, wo sie ja auch nur alles in diese eine Richtung gezeigt haben, so nach dem Motto, das ist eine super Idee mit der geschlechtergerechten Erziehung und wenn man, oder geschlechtslosen Erziehung muss man ja eigentlich fast schon sagen, und das sollte eigentlich mehr Anklang finden, weil das ja unseren Sozialkonstruktivismus in die richtige Richtung lenkt. Und das ist also tatsächlich die gleiche Family gewesen, die da auch schon dieser Funkdoku war. Und hier in dem Artikel vom Cicero steht halt eben drin, dass sie da halt irgendwelche Materialien verteilt hat und mit in die ins Bücherregal gepackt und so, damit die Leute da drauf stoßen. Und Ja, sie da sagen hatten wir ja so. dieses Interview mit ihr letzte Woche oder vorletzte Woche, wo sie dann auch gesagt hat, sie hätte Bilderbücher vorgelesen und die dann dagelassen und man hätte ihr gesagt, das geht halt so nicht. Was ich natürlich völlig eingehen sehen kann, dass man nicht in Ja, sie hat so natürlich gesagt, Kinder, das ist mein das wäre Kampf, alles kindgerecht das und lest ihr prima jetzt mal. gewesen, aber hier steht natürlich drin, dass es das nicht ist, nicht gewesen ist. Und auch Ja wieder gut, so aber ein. das ist auch wieder die Frage, was halten diese Leute für kindgerecht und was halten halt andere Ja, war ja Eltern auch für ein Bild kindgerecht. bei, ich glaube sogar fast. Mm-mm-mm. Nee, das ist so ein BIPOC-Ding irgendwie. Das Okay. ist relativ harmlos vom Bild her. Aber es ist halt so die volle Dröhnung. Also da war gerade ein Bild mit dem Auszug, aber ja, hier genau diese Geschichte hier. Samira und die Sache mit den Babys. Die Hauptcharaktere sind BIPOC-Menschen. BIPOC-Menschen. Ist das so wie Cro-Magnon oder Neandertal Es sind oder viele unterschiedliche Geschlechtsteile gezeichnet dargestellt und wird hervorragend gut Peking-Mensch? aufgeklärt über Geschlechtsteile wie Geschlechter und Selbstwert. Daneben werden unterschiedliche Was? Was? Was? Es wird hervorragend gut aufgeklärt über Geschlechtsteile wie Geschlechter und Selbstwert? Ja, über Was? Geschlechtsteile und Geschlechter und Selbstwert, würde ich sagen. Geschlechtsteile wie Geschlechter und ach so. Es wird gut aufgeklärt über Geschlechtsteile, Geschlechter und Ich Selbstwert. wusste gar nicht, dass mein Selbstwert ein Geschlechtsteil ist, aber wenn das so ist, dann Ja, holla die lass deinen Waldfee. Heute Selbstwert von Abend mir geht's auf weg. die Rolle. Du musst es akzeptieren. Akzeptiere es einfach, wie es Sieh ist. was drüber über deinen Selbstwert. Ja, genau. Oh Mann. Selbstwert übertragbare Krankheiten, ja. Und wenn ich da unten das schon lese, gegen den Grundsatz, dass die Eltern nicht in die Erziehungsarbeit der Pädagogin einzumischen hätten, habe die Person ungeachtet aller vorherigen Erläuterungen und damit in eklatanter Weise verstoßen. Wer hätte es gefucking gedacht? Genau, sie bringen dann immer die Auszüge aus dem Artikel, den wir uns auch angeschaut hatten, weil der ist nämlich mittlerweile nicht mehr aufrufbar und Es halten gibt da das mal halt ein Archiv. dagegen. Ja, klar, ein Archiv gibt es immer, aber auf der Seite, auf der eigentlichen Frankfurter, was ist es? Rundschau. Frankfurter Rundschau, ja. Da ist es nicht mehr. Ich war einfach zu sichtbar. Ich war einfach zu sichtbar. Guck mal, ich habe mir hier den Super Trooper-Scheinwerfer auf mich gerichtet und ich war einfach zu sichtbar. Ja, das ist ja das Ding, wie sie es Ein halt mal Mensch. hindrehen, Aber ich ne? verdiene den Scheinwerfer. Ich verdiene den Scheinwerfer dafür, Ich dass denke, ich die sind immer anders so bin. unsichtbar. Aber ich Identität bin halt so absprechen. sichtbar. Ja, sie sind jetzt unsichtbar, deswegen muss man sie ja sichtbar machen. Oder sonst wird ihnen die Identität abgesprochen. Aber sie Kennen war wir da doch zu alles. sichtbar, oder wie jetzt? Mhm. Ja, zu sichtbar für die Leute zum Händeln und deswegen mussten sie es verbieten. Finja. Ja, und die schreiben halt eben auch, dass diese ganzen Mitarbeiter von der Kita alle mit Bauchschmerzen zur Arbeit gegangen sind, weil sie sich wieder dachten, so, was passiert heute wieder für ein Zeug Glaube mit ich. denen? Und es war auch eine einstimmige Entscheidung. Auch eine viel zu viel Aufmerksamkeit, die wir solche Leute kriegen damit, ne? Und sie haben ja Jetzt auch auch jetzt von uns sozusagen, ne? geschrieben, dass im Endeffekt sie aber mit dem Kind selber eigentlich gar keine Probleme hatten. Also mit dem Kind war alles okay, aber halt. Die Mutter und das Verhalten von der ging halt Das, nicht. ja, aber ich meine, was willst du auch machen? Dann kommt das Kind vielleicht irgendwann nach Hause und sagt: Mutti, ich glaube den ganzen Scheiß nicht mehr. Ich habe da andere Bücher gelesen im Kindergarten und andere Kinder gefragt. Und die sagen: Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Und jetzt geht mal irgendwie nachdenken. Aber das Geschrei möchte ich dann nicht hören, wenn das Kind nach Hause kommt und hat irgendwie ein rosa Puppe oder ein blaues Auto dabei. Ja, steht ja auch dran, dass sie wohl auch probiert hat, den Leuten die Spielzeugautos und so da auszutreiben. Also die Ja, Mutter. das ist eine peinliche Mutter, ne? Wo die Kinder sich dann immer schämen, ne, für. Meine Mutter hat wieder ein Kindergartentheater gemacht. Meine Mutter hat wieder in der Schule Theater gemacht. Wegen bla bla blöden Zeug. Ne? Das ist peinlich einfach nur. Da wollen die Kinder mit Sicherheit, wenn die Kinder mit Sicherheit nicht so mitten einfach so hinterherziehen. Ich Kann ich habe mir nicht vorstellen. meinen Zivi in einem alternativ bewegten Kindergarten gemacht. Wenn du da Ketchup auf dem Tisch hattest und es war nicht der zuckerfreie irgendwie Demeter, keine Ahnung, Bio Super 2000, dann konntest du aber schon mal was erleben als Zivi. Wow. Also es gibt diese Leute überall und mit allem. Ja, Reporter war das Funkformat. Hier sehen wir es auch nochmal. Ja. Ja, andere Eltern sind auch peinlich auf eine andere Art und Weise, deswegen ist Ja, klar. eben. Das ist auch richtig. Ja, aber wenn die Klar. peinlich sind, dann kommt nicht der Beauftragte der Bundesregierung und sagt, es ist ein Fall für die Antidiskriminierungsstelle. Das stimmt allerdings. Fachaufsicht der Kita, sagt er ja. Gegebenenfalls die Antidiskriminierungsstelle des Das Bundes. muss Ja. bis nach oben muss Werder, das gehen. übernehmen Sie. Bis nach ganz oben muss das durchgereicht werden. Verdammt nochmal. Die armen Kinder, ne? Und Die das Frau Kind ist so gut. Ackermann wird die Sache retten. Die fliegt dahin in ihrem Gerechtigkeitsanzug und dann Dann verhaut sind sie sie den einmal alle ganzen als Kindergarten neu. Kartoffel und dann ist es gut. Ne? Lass das Kind in Ruhe, die Kartoffeln. Nein, das sicher. Sie schlichten Den treiben, Kompromiss den ein. anderen Kindern treiben sie dann den Allmann aus, wie es da dem Sohn von einem Freund von mir gegenüber formuliert wurde. Ehrlich? Ja, auf Twitter und Facebook tobt seither eine Schlacht um die Deutungshoheiten dieser Geschichte. Das kann man wohl laut sagen. Ja, und deswegen so eine blöde Kuh, das weigere ich, also finde ich einfach nicht gut, dass man sich dann da noch so intensiv mit befasst. Die müssen eigentlich irgendwie hier am kurzen Arm sterben oder so Leute, wie sagt man das? Die haben keine Aufmerksamkeit verdient, schlicht und einfach. Finde ich jedenfalls nicht. Naja. Das war mit Sicherheit nicht das Letzte von den Pärchen mit dem armen Nova-Kind da. Und am Ende nehmen sie das wahrscheinlich dann weg vom Jugendamt oder so. Also Ja. so uneinsichtig ist. Ja, schwierig, ne? Also, wenn die da so gut vernetzt sind mit der Antidiskriminierungsstelle, stelle ich mir das für so einen Sachbearbeiter Ja. relativ Vielleicht schwierig holen sie vor. auch noch die Mars dazu und dann sind sie die Fantastischen Vier irgendwie. Die Mars? Ja, für Dana und wie heißt die Ach so, andere? ach, die Eva. Mars, ja. Okay. Dann hätten sie das Sturmgeschütz des deutschen Transaktivismus praktisch. Ja, können Sie auch Ihre eigene Kita gründen, ne? Ist auch so Wäre ein auch Ding. möglich, wie da, So. wo war das in Berlin, war das, ne? Hatten wir doch auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen, dass sie da jetzt eine LGBTQ-Kita aufmachen wollen. Ja, ist ja nicht von den Eltern selber. Es gibt ja auch Wohl. diese Elterninitiativen, wo die Eltern das einfach selber machen. Und leiten und so. Das ist dann immer so ein Auch. Ding. Ich hatte mal vor Jahren, als ich noch woanders gearbeitet hatte, hatte ich eine Kundin, die dann immer meinte, so, ja, ich muss jetzt in die Kita kochen und so. Es war halt so ein selbstorganisiertes Ding, wo die dann da alle mal in der Reihe sind, sich drum zu kümmern. Aber Das war die bei Räumlichkeiten meinem und die Zivi auch pädagogischen so. Konzepte, das wird trotzdem überprüft, ne? Also das muss trotzdem gewisse Regeln folgen und so weiter. Kann sein, dass das ein Trans was erlaubt ist, aber so ganz ohne weiteres machen können, was sie wollen, können die auch nicht so. Ja, wenn die es mit ihren eigenen Kindern machen. Trotzdem nicht. Also wenn sie dann zumindest andere Kinder dann noch dazu einladen oder so. Beziehungsweise eigentlich sind ja die Kindergärten nicht mal für mehrere offen, ne? Für alle offen. Nee, wenn du so eine Initiative machst, dann kannst du das selber aussuchen. Ja, ich glaube trotzdem, dass da die Regeln herrschen oder dass da Regeln gibt, die sowas begrenzen, sagen wir so. Du kannst jetzt nicht auch nicht den Kindergarten aufmachen und dann für Kinder Vergewaltigung da üben oder Ja, so. das ist Das hat klar. alles seine Grenzen, das meine ich dann nur, ne? Ja, Ja. das ist richtig. Ja, das Beispiel war jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, Mars, hast du jetzt auf den falschen Knopf gedrückt oder so? Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, genau. Mars möchte sprechen, Blinkblau. stand da. Blinkblau. Sprich dich aus. Wollte ich nicht. Mit der hier unter uns in der weltraumaffigen Ja. Erziehungsinitiative. Ja, und Quansa. Ist schon wieder Quanta. Es war ja Quansa. Das haben wir Ist das ja, ein was versprechen oder was? haben wir uns ja am 24. bei unserem Sonntagsstream ein bisschen angeschaut, das politische Fest. Und Wo ja, man für den Führer betet. so ähnlich, ja. Ja, I wish everyone a happy Kwanzaa. During this celebration, millions will gather with their families to reflect on the struggles and triumphs of the past and look towards a brighter future. With each candle you light, we hope your home is warmed by the laughter of your family and friends. Your hands are inspired to creativity, and your heart is filled with determination, faith, and love. We give thanks for the rich heritage of African Americans, which has deepened the story of our nation. In 2023, it's our hope that we'll all remember the wisdom of the seven principles of Kwanzaa, especially the values of unity and faith, as we work to make the promise of our nation real in the lives of every American. May your Kwanzaa be blessed with hope, peace, and light. Jill and I wish everyone. Ja. Dann bin ich jetzt doof oder was ist denn Quanzer? Was soll das denn Ja, sein wir haben doch am Warst du nicht da, als 24. wir das gemerkt. besprochen haben? Habe ich es vielleicht irgendwie vergessen wieder. Ich weiß Ja, nicht, du warst du ja warst irgendwann nicht da. da. Das ist nicht aus Ja, dem aber am Film, oder? 24. war Das ja stimmt. dabei. Da haben wir das doch, da ging es doch um Ja, Kwanzaa. asche auf mein Haupt, dass ich es vielleicht vergessen habe, aber. Das Ja, ist dieses das ist afroamerikanische Fest aus dem Jahr 1967, das irgend so ein Kulturmarxist erfunden hat, ja. Ach, das Kulturmarxist Ding. erfunden hat Ja, und wo okay, es jetzt um erinnere ich mich doch Einheit wieder. und Nation und Volk und Boden und Führer Ich dachte geht. jetzt gerade, das kommt aus diesem Film oder was? Wie hieß er? Black Panther oder so, ne? Ja, könnte man denken, die feiern das doch wahrscheinlich auch. Ja. Feiert man in Wakanda Kwanzaa? Das würde mich Mit jetzt interessieren. Sicherheit, in Zukunft schon. Wenn es was hilft, das wenn es Würde nur dem passen, Zweck dient. Ja, ich fand das schon ganz schön krass auf jeden Fall, nachdem wir uns das angeschaut haben und dass sie das jetzt halt auch wirklich so betrachten, als wäre das so ein ganz normales Fest halt wie. Und das war ja auch in diesem Artikel, den wir da hatten, der ja von 2015 oder so war, wo sie ja vorgeschlagen haben, an den Schulen das irgendwie den Kindern beizubringen, diese sieben Prinzipien oder was das da waren. Und diese Sachen. Und ja, jetzt hast du hier einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der so tut, als wäre das irgendwie was, wo hunderte, tausende von Leuten irgendwie, also tausende von Leuten irgendwie das jetzt feiern oder so. Obwohl das eine Handvoll, ja, die amerikanischen Werte ablehnende, würde ich mal sagen, Menschen sind. Ja, dementsprechend finde ich es auch komisch, wenn er von Unity spricht oder Ja, so, das oder ist von eine von zusammen. den Werten von Kwanzaa, ist Unity, aber halt Zusammenhalt bei zwischen Ja, denen. eben, ist nur so eine kleine Gruppe Zusammenhalt. Ja, Das ist für den genau. Präsidenten ein bisschen wenig eigentlich. Er soll doch für alle stehen oder so und alle für Zusammenhalt für Ja. alle fordern oder so eigentlich, Ja, ne? die denken ja wahrscheinlich, dass sie mit solchen Sachen halt alle da einschließen, weil sie jedes Fest irgendwie begehen, aber das ist ja kein Fest, das ist so eine politische Scheiße irgendwie, um den Ja. Leuten das irgendwie unterzujubeln als Weihnachtsalternative. Und die so Und denken, da komme ich auch nicht immer mit, das ist schon richtig, ja. Die sich so zurechtdenken da. Jill and I. Hier. Die Deutsche Post stellt die Telegramme ein. Ich meine, eigentlich ist das auch eine ziemlich dünne Meldung, aber. Es gibt eine Leistung weniger im Telekommunikationsdienst, sozusagen, eben die Telegramme. Komm weg, ich Ja. kann, es gibt wohl eine Möglichkeit, dass man selber Telegramme verschickt, wenn man einen Telegrafen hat. aber ich glaube auch, das wird nicht so, sagen wir nicht, üblich mehr werden. Ne? Naja, stopp. Das hat ja kaum noch jemand benutzt. Stopp, nehme ich an, stopp. Ja, eben, ne? Also im Artikel steht, das waren wohl größtenteils Firmenkunden, die sie noch hatten. Mhm. Und so ein paar Leute, die zu wichtigen Anlässen irgendwie ein Telegramm verschickt haben. Ja, okay. Und so ein bisschen gesingende Telegramme wahrscheinlich. Ja, die Post, glaube ich, nicht angeboten. Ja, aber es sind diese Sachen hier, die... Also ich fand es auch lustig, das ist ja hier von der Tagesschau. Und ja, Tagesschau macht einen Artikel über eine längst überkommene Art und Weise von Kommunikationsmedium, die irgendwann vielleicht mal einen Sinn gehabt hat, aber schon lange nicht mehr. Meinst du, er besteht eine Parallele oder was? Und die man jetzt abschafft, weil sie zu teuer geworden ist für das, was sie bringt. Ich weiß auch nicht. Könnte sein, ja. Aber wollte die Frau Faeser das nicht besser überwachen? Das ja, das Telegramm, ja, genau. Muss sie das überwachen. Ja. Wir müssen sie eigentlich fordern, dass das bleibt. Ne? Ja, lauter Querdenker, die Telegramme verschicken, habe ich irgendwie mal gehört. Ja. Das soll ja eine rechte Plattform sein, Telegramme verschicken. Ja, fahrt zur Hölle, Rena. Renault würde ich mir nie kaufen. Ja, dieser Artikel, den wir uns letzte Woche vorgenommen haben, angeschaut haben. Ach, von einem Stück an der Scheiß. Ja, genau. An dem Tag war ich nicht da. Haben wir die Leute natürlich alle rumgeschickt und jetzt wissen wir Bescheid. Empfehle ich euch aktuell und sehr erhellend. Ja. Wir vermischen alles miteinander und sagen den Leuten, wacht auf, Schlafschafe. Alles ist mit allem verbunden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieser Satz ironiefrei da drin steht. Alles ist mit allem verbunden. Das sind die Sachen, wo man normalerweise abgehoben wird. Extrem gut geschrieben, zu empfehlen. Auch die Bücher von Pia Lamberti, Katascha. Und na klar. Die andere kennen wir auch. Ich habe auch schon mal vergessen, wie sie heißt. Die arbeitet auch für die Bundeszentrale für politische Bildung und reibt den Dreck da rein. Das hilft sehr stark, die neuen Rechten in dem Netz zu erkennen. Alter Schwede, wer schreibt solche Sätze? Ja, das hilft stark. Ich glaube, das einfach funktioniert. Ja, das bin ich mal mit Werbung. Ich weiß nicht, was QAnon mit sexueller Frustration zu tun hat, aber ich weiß, dass es nichts mit Videospielen zu tun hat. Ach, den Stöcker. Frag einfach den Stöcker, der weiß das. Ja, der Stöcker, der ist ja psychologisch. Wir gehen die Verbindung zwischen allem und allem. Allah. Kennt er. Verbindung. Ach ja. Framing schon in der Überschrift, sagt hier jemand. Ja, genau. Also ich meine, hier in dem Fall ist es nicht ganz so eindeutig, aber bei dem letzten Woche, glaube ich, ist mir doch aufgefallen, dass da auch ziemlich schnell die Gegenstimmen kamen. Ne? Ja, aber unter dem Spiegelartikel fand ich die Kommentare eher erschreckend einseitig in Richtung, endlich werde ich aufgeklärt. Ja gut, bravo. Böse Nazis überall. Das war kein guter Tag für Gamer in Deutschland, dieser Artikel auf jeden Fall, für die allgemeine Meinung, aber ich habe ja so einen kleinen Aufruf gestartet, so nach dem Motto, hier, wo ist der Journalist, der die Sache richtig stellen will, weil wir haben alle Quellen, die man braucht, um alles zu widerlegen, was in diesem Artikel steht, so ungefähr. Aber es meldet sich niemand. Wir können auch keiner. Und der eine, den wir kennen, der kann im Moment leider keinen Artikel über den Herrn Stöcker schreiben. Wer ist denn das? Wie kennst du denn? Ja, und zur Erhellung habe ich hier nochmal was mitgebracht, was ich vor ein paar Tagen bei einer Zuschauerin von uns gesehen habe. Und zwar ist das ja ein Plenarprotokoll von wann war es? Aus den 80er Jahren. 1986? 29. Mai 1986, genau. Abgeordnetenhaus von Berlin. Da war ich 16. Oh, das Leben noch vor mir, die Welt, meine Auster. Ja, und da gab's eine Frau Kiele, die hat hier zum Thema Kinderschutz, Gewalt gegen Kinder in Familien eine Rede gehalten und dann gab es ja eine Zwischenfrage von einem Herrn, glaube ich, Jeworowski. Und der sagt, Frau Kollegin, können Sie vielleicht einmal konkret sagen, wie Sie zu dem Antrag der Nordrhein, jetzt muss ich noch hier nochmal weiterschalten, der nordrhein-westfälischen Grünen stehen, die dort die Aufhebung der Strafandrohung wegen sexueller Handlung an Kindern gefordert haben. Und dann gab es diesen berühmten Zwischenruf, den wir jetzt hier im Protokoll auch stehen haben, den es also wohl tatsächlich gegeben hat, von einer gewissen Frau Künast, die gesagt hat, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ausrufezeichen. Und das ist ja genau diese Geschichte, die man ihr damals in so einem Facebook-Posting vorgeworfen hat, woraufhin sich Leute geäußert haben, dass sie geisteskrank sei und eine Drecks-F, sag ich mal, wäre. Und das sind ja diese Sachen, mit denen sie dann vor Gericht gezogen ist durch diverse Instanzen und irgendwie das versammelte politmediale Establishment irgendwie uns erzählen wollte, auch die arme Frau Künast. Das ist ja so schlimm, die wurde so furchtbar beleidigt von den Leuten und irgend so ein schreckliches Gericht hat einfach behauptet, das wäre irgendwie im Sachzusammenhang irgendwie erkennbar oder so und das wäre gar keine strafbare Beleidigung dann. Und da müssen wir dringend was machen und am besten Gesetze ändern, was weiß ich nicht was. Und außerdem wäre das ja auch ein ganz falsches Zitat gewesen, was man in den Mund gelegt hätte oder so. Und naja, also. Hier haben wir den Auszug aus dem Protokoll. Geil. Ich meine, dass man das so rechtfertigen kann, irgendwie, das ist schon ziemlich verdreht, ne? Doch, Das ist es ging ja Berlin. ursprünglich um was anderes, sagen wir mal so, aber so ein Spruch hier, Gewalt im Spiel. Ja, das ist doch das damals praktisch Also, auch genau das gewesen, was die Grünen gesagt haben. Wenn die Kinder echt? das doch auch wollen, dann ist das doch völlig in Ordnung, Ja. krankerweise halt. Ungefähr. Und da war wohl auch die Frau Künast der Meinung, dass das so ist, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Ja, Wir genau, erinnern das uns an die Kinder. Geschichte mit dem Herrn Kentler und den Kindern, die schwer erziehbaren Kinder, die Pädophilen zugeteilt wurden, damit die sich um die kümmern. Aber erstmal ist ja, wenn keine Gewalt im Spiel, heißt ja noch nicht, dass es keine Gewalt, dass es keine Bereitschaft gibt, irgendwie, oder dass es eine Bereitschaft gibt von den Kindern dazu. Ja. Das ist doch. Nur das Machtgefälle und solche Sachen haben die Grünen da Ja. schön. Das ist eine grüne Idee, Mammon. Wie immer, über Konsequenzen oder irgendwie Paradoxe oder so haben die sich keine Gedanken gemacht. Die Welt wird besser, wenn sich alle lieben können, wie sie wollen. Ja, haben wir heute noch. Ja, und das ist eigentlich ein Fleck auf der Weste eines Politikers, der nie weggehen sollte. Und der eigentlich so eine Karriere wie dir von der Frau Künast verhindern sollte, in meinen Augen. Ja, die Beziehungen sind die sowieso sehr stabil, ne? Das heißt, irgendwelche Skandälchen oder so lächeln die gerne Ach, weg ist und denen bleiben dann einfach alles in ihrem Platz scheißegal sitzen, geworden. Die sind ne? politische Kaste und damit haben Ja. wir die Klappe zu halten. Das sind Politkleber oder was, ne? Die kleben sich überall an die Stühle fest, ne? Ja, aber, Nee, die also, ich halten meine. sich auch nicht mehr für verantwortlich. Wir Aber. sind verantwortlich, aber sie versuchen das ja nur in eine gute Richtung zu lenken. Das Hauptding Verantwortlich ist ja sind auch wir. jetzt eigentlich noch, was es halt in die Zukunft strahlt, ne? Weil diese Richter das ja auch gesehen haben werden und sich dann gesagt haben, naja, dann, also diese Leute waren halt der Meinung, dass das geisteskrank ist, so eine Ansicht zu vertreten. Und ob die jetzt Frau Künast heute noch vertritt oder nicht, ist eigentlich nebensächlich. Und deswegen ist ja da auch dann ein Sachzusammenhang Ich weiß ja nicht, ist denn von gegeben. Ihnen jemals eine Entschuldigung, eine Gegendarstellung, ein, ich würde sowas heute nie mehr sagen, erfolgt? Das wüsste ich halt Das gerne weiß in ich dem auch nicht. Zusammenhang. Das Aber müsste es man geht mal ja trotzdem halt eruieren. um das, was wir noch machen aus dieser Scheiße, ne? Weil ja wirklich sämtliche Leute irgendwie der Meinung sind, dass das ja so unglaublich ungerecht war und dass er jetzt offenbart hätte, dass wir in Sachen Persönlichkeitsrecht in Deutschland ja noch so viel tun müssen mit Hate Aid und diesen ganzen Geschichten, ne? Also das finde ich eigentlich viel schlimmer daran, was wir daraus jetzt noch machen, aus diesem ganzen Kram. Weil ansonsten ist das da halt irgendwie die Meinung von irgend so einer, die da halt damals ja noch ohne Macht war, ne? Also. Und ja, aber Ja, ob der jetzt Einwurf berechtigt, dass mittlerweile, und es man. ist wirklich kaum noch irgendjemand, der sagt, nee, das ist gerechtfertigt, und dazu zu sagen, es ist geisteskrank, so eine Ansicht zu vertreten. Und so sollen die Leute sagen dürfen, dass sie das schlimm finden. Und da muss man dann halt mit leben. Also, Aber ja, Politiker müssen das so eigentlich mehr abkönnen. Stattdessen drehen wir es halt alles so hin, dass es alles nicht zumutbar und unmöglich ist und auch die arme Frau und Frauenhass und. Ja, genau. Weiß ich nicht was. Das ist das beste Argument dabei, ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht genau, ob man für so einen Zwischenruf dann eine Drecksfutze wirklich geeignet ist oder angebracht, aber. Nee, das ist schon, aber es ist halt emotional dann, ne? Und das ja, ist ja so. Ja. Ja, aber ich finde, trotz allem ist das noch, also geisteskrank kann ich nachvollziehen, aber das andere kann ich nicht nachvollziehen. Weil das hat, das auch wenn du mit jemandem absolut nicht übereinstimmst, hast du ihm den üblichen gesellschaftlichen Respekt entgegenzubringen, das heißt, ihn nicht zu beleidigen. Ja, aber wir brauchen dafür keine Gesetze. Nee, das wir haben doch Gesetze. Das eine ist eine Beleidigung, meiner Meinung nach. Ja, so eine kleine Beleidigung muss Politiker aber schon mal abkürzen. Das finde ich auch falsch, weil was auch immer die dann da entscheiden könnten, ist auf jeden Fall schlimmer als das, was das anrichtet, wenn man irgendwie in Abwesenheit von der Person irgendwie über die meckert. Dass ich einfach keinen Wert, keine Verhältnismäßigkeit dahinter. Ja, apropos keine Verhältnismäßigkeit. Der Herr Ploss von der CDU Hamburg hat hier geschrieben, anstatt sich über Gendersprache in Arzneimittelwerbung Gedanken zu machen, denn das Thema hatten wir nämlich auch letzte Woche, dass das ja nicht heißen kann, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, weil pfui, das muss ja Ärztin, Apothekerin dann heißen. Und da war ja auch bisher alle Leute, wenn sie das wirklich getan hätten, sich dazu informieren, gesagt haben, nee, hier die Frau Doktor, die kann ich nicht brauchen. So, hier steht, ich soll meinen Arzt fragen. Na, weil wir ja alle so ticken und das auch wissen und die Sprache so verstehen. Ne? Ja, sollte unser Land gemeinsam alles dafür tun, den Medikamentenmangel schnellstmöglich zu beheben. Manchmal kann man kaum glauben, welche Debatten in Deutschland geführt werden. Und Facepalm-Emoji. Ja, absolut, weil das ist ja wirklich dieses Ding mit dem Medikamentenmangel, ja, den wir jetzt auch schon seit Monaten haben. Und genau, sein Thema ist der Medikamentenmangel, ne? Und hebt darauf ab, dass um das Thema rum irgendwelche Sachen geregelt werden, aber der Medikamentenmangel nicht. Und der Notz dreht ihm das Ganze in den Mund rum, ne? Genau, den Notz dreht ihm das ein bisschen in den Mund rum, finde ich. Weil wir hier, du führst sie gerade, diese Debatte, und das am zweiten Weihnachtsfeiertag, meine Güte, get alive. Ja, sagt das mal den Leuten, die am Medikamentenmangel leiden, die gerade keine Medis kriegen. Ja, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist aber niemand krank, Mammon. Bitte, Leute, nee, klar. Will Jesus nie zulassen. Ja, wahrscheinlich. ja, wie wäre es, wenn ihr mal dran arbeitet, dass wir hier möglichst schnell eigene pharmazeutische Betriebe wieder auf die Beine stellen. Aber die brauchen Energie, ne, Konstantin, deswegen wollt ihr die wahrscheinlich nicht. Oh Gott. Genau. Dilettanten, überall. Ah, gute Überleitung. Wusste nicht, was kommt, trotzdem gute Überleitung. Ach, das Interview, wo T-Online Katrin Göring Eckert vom Haken gelassen hat. Mittendrin. Also bei einer schwierigen Frage nicht nachgefragt hat oder so. Eine doofen Antwort. Die haben ihn einfach plappern lassen, ne? Und das dann aufgeschrieben, so, habe ich den Eindruck. Ja. Sie räumt Fehler bei der Corona-Politik ein, aber die Fehler sind dann werden nicht benannt. Vielleicht eventuell irgendwie mal was anders machen können, oder wie? Ja, muss ich jetzt auch nochmal reingucken. So genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du so vom Haken gelassen hast. Bei mir ist nur kleben genau. Geblieben, das mit dem Klimakram, dass sie irgendwie gemeint hat, ja, also in der Kirche müssen die jetzt dann nicht irgendwie. Warte mal, geh doch damit nochmal. Stück hoch jetzt gerade, da war irgendwas mit zwei Gruppen. Zwei Gruppen? War das das hier? Was schlagen Sie noch ein Stück mit den beiden Gruppen konkret vor? Noch, ich glaube noch oben drüber, das mit, wo die Gruppen beschrieben werden, das würde ich gerne. Da. Das sind diejenigen, die bewusst nicht dazugehören und die Demokratie abschaffen wollen. Die Reichsbürger sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die zwar dazugehören wollen, sich aber abgehängt und nicht gesehen fühlen. Zum Beispiel, weil sie in Armut leben. Bei ihnen muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass sie dazugehören können. Was ein schönes Framing, ne? Es gibt zwei Gruppen. Die einen hassen die Demokratie und die anderen sind arm. Den einen muss man helfen, die anderen muss man mit Stumpf und Stiel ausrotten. Was für eine Sicht auf den Souverän sich hier widerspiegelt. Diese politische Kaste ist zutiefst innerlich korrupt. Da ist nichts mehr über an Substanz oder Ehre oder irgendwelche Konzepte. Die hassen uns. Die hassen uns. Wir sind ein notwendiges Übel. Entweder ihr liebt uns oder ihr seid Nazis, sagen wir es doch mal ganz einfach. Und den Nazis können wir leider nicht helfen. Die müssen wir ausgrenzen. Die sind wie ein Virus. Muss man Lockdown machen. Ich verstehe nicht, wo die hinwollen. Was wollen sie denn mit den Menschen machen, die nicht an ihren Kram glauben? Gute Frage. Denen, die dem Staat mit Terrorversuchen begegnen. Die erste Gruppe begegnet dem Staat mit Terrorversuchen. Egal, ob sie Teil von Prinz Friedrich dem 13. Gustavs Angriffsplan waren oder nicht. Da geht das Framing schon eine Stufe weiter. Weißt du, am Anfang gab es noch diese Gruppen, die aus verschiedenen Leuten bestehen. Und jetzt, bam, sind es die, die den Staat mit Terrorversuchen begegnen. Und die anderen müssen wir unterstützen. Ja klar, jeder Protest ist dann auch Terror, ne? Auf die Art. Einmalzahlung, Bürgergeld und Kindergelderhöhung. Ja, es geht nur um Geld, es geht nur um Armut. Also der Bürger ist entweder arm oder nicht arm. Und wenn er dann sich noch aufbegehrt, dann ist er ein Arsch oder ein Terrorist ja, oder sowas. Ja, das Geld von anderen Leuten natürlich brauchen wir auch dafür, ne? Das ist ja nicht ihr eigenes Geld, was sie da ausgibt. Ist auch wichtig, das stimmt. Ja, ich fand noch den Part, wo sie über die Impfpflicht geredet hat. Ganz interessant halt. Sie war für eine allgemeine Impfpflicht, wird sie gefragt, ein Fehler. Und dann meint sie, das Problem war, dass es eine Impfpflicht für Pflegepersonal gab, aber nicht wie verabredet eine allgemeine Impfpflicht. Da möchte ich mal wissen, wo sie das verabredet hat, aber egal. Das wäre ein Fehler gewesen. Sie versteht, dass alles ungerecht empfanden, dass das ungerecht empfunden wurde. Sie findet auch, dass wir über Impfschäden sprechen müssen. Tun sie dann aber nicht. Es gibt diese Fälle und unterm Strich bald die Impfung hätte uns aus der Pandemie rausgeführt. Und da haben sie vom Haken lassen und haben das Thema gewechselt. Ne? Da könnte man mal fragen, wie denn uns die Impfung aus der Pandemie geführt hat. Ne? Ob das so stimmt und so weiter, hätte man durchaus mal nachhaken können. Das hat sich die Online nochmal gespart. Ne? So. Wer war das nochmal mit Moses? War das der Kretschmer? Die Impfung ist der Moses, der uns aus der Pandemie führt oder so? Gott, oh Gott, oh Gott, was wir uns alles anhören mussten. Auf was für einem unterirdischen Niveau. Wir dürfen nicht unsere Landesverteidigung gegen die Hilfe für die Ukraine ausspielen. Ja, aber was willst du denn machen? Jede Patrone kann nur einmal hergestellt werden, Katrin. Jeder Panzer wird nur einmal hergestellt. Den kannst du in der Mitte durchsägen, salomonisch. Und einen Teil hier, einen Teil da. Aber alles andere kommst du an der Frage nicht vorbei. Was brauche ich selber? Und es gibt auch kein Land auf der Welt, das sich diese Gedanken macht, glaube ich. Außer Deutschland, weil wir eine bekloppte Regierung haben. Wir müssen dringend die Grundlagen unserer Gesellschaft wiederherstellen. Und modernisieren. Was ist das oben drüber? Wir haben jahrelang auf Verschleiß gelegt. Bei Klimapolitik, kritischer Infrastruktur, soziale Sicherheit und vielleicht auch bei der Nationalmannschaft. Hilfe! Hilfe, was ist hier los? Was redet die Frau da, Papa? Müssen wir vielleicht die Nationalmannschaft an die Ukraine liefern? Das wäre doch gut. Dann spielen die ab jetzt für die. Auf Verschleiß gelebt, was das ist ein Blödsinn, ne? Naja. Also gemeint ist wahrscheinlich, dass man mehr verbraucht. Dass man guckt dir unsere Brücken an. Naja. Was man sich fragt, ist, wo ist das ganze Geld hin, das wir euch für den Unsinn gegeben haben? Wir haben euch ganz viel Geld dafür gegeben, dass ihr euch genau um die Scheiße kümmert, um die Brücken und die Panzer und den ganzen Unsinn. Wo ist das? Wo ist es? In der Gendersensibilität. In den Kassen der Beratungsunternehmen, die eure Freunde betreiben, wo eure Kinder arbeiten. Ja. Das auf jeden Fall auch. Und natürlich bei 200 Milliarden Sozialausgaben oder so im Jahr. 500 Millionen an die Taliban, 2 Milliarden an Indien. Jo, und China Mal auch noch hier, 500 mal da, Millionen. immer was raushauen. Türkei muss ja auch Schweigegeld kriegen. Wir müssen ja irgendwie weitermachen, ne? Wer ist der Money, Göring Lebowski? Ja, gut. Wäre ein Crossover, das ich mir angucken würde. Solidarisieren sich mit letzter Generation. Ach ja, Solaranlagen auf allen Kirchendächern, das finde ich auch so eine geile Idee. Windrädern auf Flächen, die der Kirche gehören. Das ist Ja, super, auf da dem würde ich mal. Kölner Dom alles zupflastern mit Genau. Solaranlagen, bis man die Scheiße nicht mal sieht. Super, ne? Also, wenn es irgendwo nicht hinpasst, dann finde ich auf die Kirchendächer, aber gut. Ja, doch, auf Nee. diese hässlichen 60er-Jahre-Kirchen, diese Betonklötze, da können Sie die Ja, wegen mir okay. drauf machen. Die Falls Sie die Gemeinde noch und nicht nicht abgerissen andersrum. haben. Großteil von denen haben Sie inzwischen schon wieder abgerissen, glücklicherweise. Klimaschutz bedeutet die Einhaltung unserer Verfassung. Oh Gott, oh Und diese Nummer Gott. mit dem Urteil, das geht mir auch schon jetzt auf den Sack, ey. Das ist auch schon das fünfte Mal die Woche, dass ich das gelesen habe, dass das Urteil ja so wichtig wäre vom Verfassungsgericht. Dass man sich deswegen an alles Unmögliche halten müsste und so. Ja, weiß ich nicht. Da muss auch nochmal ein Gegenurteil her irgendwo. Soll man mutige Richter mal was anderes sprechen. Aber die Aktivisten bringen keine Menschenleben in Gefahr, wie manchmal behauptet wird. Ach was. Interessant. Interessant, doch. Also in Gefahr bringen ist ja normalerweise schon halt, wenn ich auf die Autobahn renne. Oder wenn ich aufs Flugfeld renne, dann bringe ich schon Menschen in Gefahr. Und wie wir leider wissen, hat das ja durchaus auch einmal fatale Folgen gehabt. Oder jetzt nicht vielleicht kausal direkt, aber es hat sicher die Lage nicht verbessert, weil dieser Wagen, der die Frau schon mal überfahren hatte, das hat so lange gedauert, bis der Ambulanzwagen da war, dass dieser LKW nochmal zurücksetzen musste und die Frau noch einmal überrollen musste, damit man die überhaupt da rausholen konnte, weil die sonst dort vor Ort sowieso verstorben wäre. War das die letzte Möglichkeit, weil das Rettungsgeschirr nicht da war? Also ich weiß nicht, wo Frau Göring-Eckardt sich den Kram herzieht, den sie gerade erzählt. Ja, Bosnien hier ist ein sehr schöner Satz, dann weiß man, wie verwirrt die ist. Ich finde, als Christin, der Weihnachtsgottesdienst kann ein Ort sein, der die Widerstandskraft gegen auch, gerade auch gegen die Klimakrise zu stärken hilft. Es ist einfach totaler Schwachsinn. Seid ihr einfach alle irre? Das ist ja total Bullshit. Ja, die ist auf jeden Fall irre und die labert ja auch immer so ein doofes Zeug. Ich höre da auch ein bisschen den Tritt immer raus, ne? Wie die Floskeln dann so sich durchsetzen bei den Leuten. Und so. So hieß es ja auch neulich, irgendwie, dass die Grünen da eigentlich von dem Trittin alles nachmachen, obwohl sie ja so gegen das Patriarchat sind und so. Ja. Aber das ist einfach auch doofes Zeug, was sie da quatschen. Ne? Echt doofes Zeug. Alle Kirchen abreißen, schlägt Wingu vor, aber das halte ich nicht für. Ich finde Kirchen eigentlich grundsätzlich können sehr schön sein. Also, wenn man sich den Verein wegdenkt, der sie betreibt, das. Die Moral Olympics sind out. Endlich gute Nachrichten aus Berlin von der Taz, vom Außenkorrespondenten Peter Weißenburger. Linksaußenkorrespondenten Peter Weißenburger. Der. So vieles von dem, womit wir kokettieren, ist emotionale Selbstausbeutung und kann weg. Not cute. Das heißt, nee, diese Angewohnheit, von der du glaubst, dass sie dich charmant macht, sie tut genau das Gegenteil. Hier kommen die neuen Ins und Outs der Selbstsorge. Selbstsorge, auch so ein geiles Wort. Und des Miteinanders für 2023. Erstens, nicht mehr cute. Shaming. Shaming heißt, man versucht die Welt zu verbessern, indem man Schuldgefühle in Einzelnen weckt. Shaming ist kein Produkt von Social Media, wie manche gerne behaupten, aber es grassiert dort. Dieses Jahr hatte Shaming seinen historischen Tiefpunkt. Irgendwo zwischen wohlfeilen Kommentaren, dass russische und ukrainische Männer nicht vor dem Krieg flüchten sollten, und dem geschämten Coming-out des Schauspielers Kit Connor war er erreicht. Shaming funktioniert nicht. Die beschämte Person verhält sich vielleicht kurzfristig wie gewünscht, langfristig führt Scham aber entweder zu Blockaden oder Trotz. Die schämende Person indes wird von ihren eigenen hohen Ansprüchen gefangen genommen. Moral Olympics sind die Folge. Hören wir auf, Fehltritte aufzuzeigen, wo immer wir sie sehen. Gilt natürlich nur für euch, ne, Peter? Du meinst, man soll sich untereinander nicht mehr streiten und schämen und sowas. Jeder, der nicht nach eurer Pfeife tanzt, ist natürlich weiterhin, kann weiterhin ohne Rücksicht auf Verluste oder seine Existenzrecht oder seine Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit, sein Othering oder irgendeine andere Scheiße, die ihr euch ausdenkt, kann der fertig gemacht werden. Stattdessen cute sich engagieren. Überlegen, wie wir die Welt gern hätten und wie man eine solche Welt attraktiv machen kann. Das bedeutet, politische Bedingungen verändern inklusive Geh- und Verbote. Das geht besser kollektiv. Puh, Peter. Ich will jetzt nicht zu nahe treten. Das hört sich ein bisschen so stalinistisch, DDR-mäßig an. Inklusive Geh- und Verbote, besser kollektiv. Ich weiß nicht, ob ich das so möchte. Dann kommt absolut nicht cute professionelle Performance, in der Herr Weißenburger dafür plädiert, die Körperpflege runterzufahren. Und man kann ja halt irgendwie, damals war man 9-to-5 gar kein Körper, man hatte auch kein Nervensystem, keine Seele, keine Drüsen. Diese Performance ist eine androzentrische. Im klassisch-binären Geschlechtersystem. Sie ist außerdem ableistisch, weil viele Menschen mit Behinderung viel länger brauchen, um sauber und gut gekleidet zu sein als able-bodied Leute. Und sie ist bürgerlich, weil Kinder aus gutem Hause groß werden mit dem Wissen über die Codes, wie dass man braun nicht mit schwarz kombiniert. Die professionelle Performance aufzuerhalten fällt ihnen also leichter als anderen. Und sie wird für andere immer komplizierter, bla bla. Und dann möchte er duschen, weil wenn man mit dem Fahrrad zur Arbeit kommt, dann sollen da Duschen sein und Kinderkrankentage und Pausen zum Heulen und ungekämmt zu spät kommen Momente. Extremst anti-cute ist dann auch noch Understatement. Also, weil man muss richtig reinhauen, ja. Menschen zwischen 25 und 55, selbst Hochqualifizierte, sind geprägt von einem Diskurs über die angebliche Härte des Arbeitsmarkts, bekam eingetrichtert, sich zu benehmen wie KirchenbankrutscherInnen für die Aussicht auf ein Leben in Kettenbefristungen in muffigen Büros mit dringend E-Mails vom Chef um 21 Uhr. Viele von uns machten das mit, weil wir mal zwar mehr Ansprüche hatten als die Boomer, aber noch nicht das Selbstbewusstsein der Generation Z. Weil wir in der Ausbildung einmal zu oft gehört hatten, und was macht man damit außer Taxifahren? Aber der Platz arbeiten. Ja, genau. Freiberuflich sein. Das Selbstbewusstsein der Gen Z. Ja. Das sind die, die immer so rumheulen, oder was? Das die? Erstens das und zweitens ist irgendwie auch, da ist ja nichts dahinter, hinter dem Selbstbewusstsein. Wenn du die dann was fragst, müssen sie googeln. Was bringt das? Also natürlich nicht alle Gen Z-Leute, natürlich nicht, wie immer, aber naja. Peter, viel Spaß dieses Jahr. Das wird sicher cool für dich, wenn du nicht geschenkt wirst. Einfach mal im Jogginganzug in die Redaktion kommen kannst. Aber bei der Taz ist es doch sowieso. Machen wir so eh, ne? Ja. Heuchelei und Leckerli. Thunberg lästert über kleine Pimmel. Musk fordert Qualität und meine Hündin ist zwar klüger, aber auch nicht unbestechlicher als mancher Mensch. Eine Kolumne von Hasnain Kasim. Und die habe ich hier reingenommen, weil der gute Hasnain irgendwie in letzter Zeit ab und zu mal ein paar Körner mehr findet als vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren, als er ja einer von den in der Wolle gefärbten Woken-Advokaten war, dass alles nur in eine Richtung gehen kann. Und man Frauen und Migranten glauben soll und dem ähnlichen Kram. Und hier unterhält er sich in dem Artikel mit seinem Hund oder seiner Hündin, einer Mischung aus rauer Dackel und deutschem Jagdterrier, über die Geschichte mit Greta Thunberg und irgendwie diesem Andrew Tate, der ihr seine Autos geschickt hat und sie hat dann zurückgeschickt, irgendwie, er soll das doch bitte an smalldickenergy@getalife senden oder so, haha. Ich habe das hier noch offen gelassen, extra, das Ding ist mir noch eingefallen. Da benutzt doch dir auch Getalife. Und dann sagt, dann unterhält er sich halt mit der Hündin drüber, dass das natürlich passt, Hirnschwanz, Hände, große protzige Dinger, Autos, Yachten, Knarren, also Männer kompensieren. Und dann überlegt der Hund und sagt aber, dass dies jetzt ausgerechnet Leute feiern, die sonst absolut empört sind über Bodyshaming und ständig über Body Positivity reden. Das ist doch ziemlich doppelzüngig, finden Sie nicht? Sie guckt mich fragend an. Ich nicke. Sehe ich auch so. Aha. Interessant. Das aus so einem Munde in so einer Zeitung. Es sind keine Kommentare drunter. Ich weiß nicht, ob keine erlaubt sind oder ob sie die zugemacht haben oder so. Es wundert mich. Ich habe heute extra nochmal geguckt. Wollte mal gucken, wie sowas aufgenommen wird. Na, die Taz ist auch sehr selektiv, was ihre Kommentarfreischaltung angeht. Also, ob sie überhaupt was machen oder nicht, sagen mit Kommentaren zu einem Artikel, das meine ich. Pass nicht schon genau auf, wo man da so viel Gegenwind kriegt, da ist das eben nicht offen. Ja, also finde ich interessant, dass es Leute gibt, die vielleicht doch auch mal über den Tellerrand hinausschauen und sich ja, vielleicht auch mal die Widersprüche sehen, die sie das lange Zeit selber vertreten haben. Ich werde das mit Interesse beobachten, wie das weitergeht. Ja, und zu dieser Andrew Tate-Nummer fand ich noch ganz interessant, dass ja erst berichtet wurde, dass er jetzt angeblich festgenommen wurde, weil er so eine Pizzaschachtel gezeigt hat in dem Video. Aber das waren wohl Fake News. Also die offiziellen Polizeiverlautbarungen nach war das wohl nicht der Weg, wie sie ihn gefunden haben, sondern das wäre so oder so passiert. Also hatte nichts mit der Pizzaschachtel zu tun. Aber irgendwer hat das behauptet bei Twitter oder so, und weil das natürlich so eine lustige Story ist, von wegen, haha. Ja, und war überhaupt die Festnahme hatte gar nichts mit ihr zu tun, ne? Oder? Nee, hatte nichts mit dem Pizzaschachtel auf jeden Fall zu tun, ja. Mit ihr sowieso nicht. Mit Thunberg oder so. Denke ich mal. Oder ich werde ja nicht festgenommen haben wegen Bössprech gegen Greta oder so. Das meine ich. Nee, das sowieso nicht. Es geht ja irgendwie um diese Vorwürfe von Trafficking irgendwie. Ach so, ja, genau. Da hat mir ja damals auch schon von gehört oder hat uns unser Chat erzählt. Ich habe bis heute keine Ahnung genau. Er hatte sich da, glaube ich, auch irgendwie bei Piers Morgan oder sowas zu geäußert und meinte irgendwie, das wäre alles Quatsch, was sie da erzählen. Hat auch irgendwie Grund genannt, aber kann ich mich nicht mehr erinnern, kriege ich nicht mehr zusammen. Mal gucken. Okay, schön. Die Story ist ja klar hier soweit. Ja, er hatte, habe ich gesehen, im Interview hat er gesagt, ja, die Reaktion von Greta war ja, dass sie mir ihre E-Mail-Adresse gegeben hat. Die war jetzt nett, witzig. Smalldickenergy@, was war das? Get it live. Get it live, genau, ist ja immer keine wirkliche E-Mail-Adresse. Ja, und weil wir was Lustiges vielleicht auch haben wollten, habe ich den Mohammed nochmal mitgebracht und seine Kochkolumne. Aber was ihm währenddessen so durch den Kopf geht, oh mein Gott, will ich das nicht wissen? Zeit für Plätzchen und ein Plätzchen für Zeit. Allein bei der Überschrift ist mir schon fast wieder eine Halsschlagader geplatzt, einfach. Mal so. Bla, dann kommen wir, ja. Und mein Absatz zum Vorlesen ist folgender. Die Lebensmittelindustrie meint dagegen, dass wir vor allem zwischen dem 1. November und dem 24. Dezember unbedingt backen sollten. Oh mein Gott. Natürlich gibt es hierzulande traditionell eine gewisse Zeit im Jahr, in der bestimmte Dinge einfach angesagt ist. So zum Beispiel auf Weihnachtsmärkten bei Minusgraden im Dunkeln zu stehen und seine Füße nicht mehr zu spüren. Ach, du Fröhnliche. Tja. Das nehmen wir Wikinger nicht so schlimm. Generell ist unsere Zeit in unseren Gesellschaften längst und abschließend in Wert gesetzt worden. Wir werden mit Tricks möglichst lange vor dem Bildschirm mit Werbung gehalten. Arbeitgeber betrügen ihre Angestellten und nehmen ihnen unbezahlte Nebenzeit ab. PolitikerInnen versprechen zu jeder Wahl erneut, dass es in der kommenden Legislaturperiode soweit sein wird, mit der guten, solidarischen und inklusiven Gesellschaft. Ich will nicht mehr länger warten. Ich will über meine Zeit selbst bestimmen können. Ich will Plätzchen backen, wann immer ich möchte, auch nach dem 24. Dezember. Meine Damen und Herren, Thomas Mann Fellow, preisgekrönter Journalist. Echt? Und ultra belanglos banaler Scheißartikel. Ja. Oh, du Fellow Thomas Mann. Die Lebensmittelindustrie schreibt uns vor, dass wir zwischen dem 1. November und 24. Ja, sicher. Verstehst du überhaupt, wie Traditionen funktionieren, Mohammed? Ja, da ist eine Industrie, die erfindet so ein Fest. Die bringt uns im Frühsommer die Erdbeeren auf. Ja, die frische Erdbeeren überall, das kann doch nur aus der Lebensmittelindustrie kommen. Das ist eine Verschwörung. Boah, ey. Warum lebst du hier, Mohammed, wenn alles so scheiße ist? Warum willst du hier leben und uns das Leben vermiesen den ganzen Tag? Was ist das für eine perverse Nummer, die du da abziehst? Bringt dir das irgendwas, hier zu sitzen und zu jammern? Anstatt irgendwo hinzugehen, was weiß ich, wo man das Jahr lang Plätzchen backen kann, was man hier natürlich auch kann. Und einfach mal irgendwie dein Leben zu genießen und die Leute außenrum in Ruhe zu lassen. Wie wär's? Könnt ihr den nicht nach Amerika schicken, Thomas Mannhaus Fellowship of the Ring? Permanent. Ja, die Leute sollen an den Verhältnissen was kritisieren und an der Politik und so weiter, aber doch nicht an anderen Leuten. Das ist doch affig. Ja, aber ja, Politik ist doch downstream von Culture. Und wenn wir die Plätzchen besiegt haben, dann wird die Ungerechtigkeit verschwinden. Meine Mutter hat eine große Dose voller Plätzchen gebacken, wie jedes Jahr. Die sind hart umkämpft jedes Jahr. Feine Sache das. Ja, goodbye, Mohammed. Viel Spaß. Dangerous is the new problematic. Ein, wie ich finde, sehr interessanter Artikel auf Unreality von einem Autor namens Roach. Dangerous is the new problematic, also gefährlich ist das neue problematisch. Und er in einigen, ich glaube vier Akte sind es insgesamt, stellt er den Weg vor, den Wörter genommen haben. Er stellt dem Ganzen ein Zitat von Orwell voran und er sagt, Orwell sagt da drin, dass die englischen Blumennamen bis vor kurzem eigentlich überall geläufig und in Gebrauch waren, aber in letzter Zeit bemerkt er, dass sie immer öfter durch griechische ersetzt werden. Der Snapdragon bekommen Antirrhinium, Forget-Me-Not bekommen Myosotis, etc. Also er sieht da keinen praktischen Nutzen drin. Es ist eine reine Mode und man gibt sich halt diesem vagen Gefühl hin, dass das die griechische Bezeichnung in irgendeiner Form wissenschaftlicher sei. Das ist ein bisschen Englisch. Training auch, ne? Wer geht mit und so, mal gucken, wer mitgeht. Und auch so ein Test ist das irgendwie auch. Genau. So, und dann kommt er aufs Thema, nämlich das Wort problematic erstmal. Und das ist sehr schön geschrieben auch. Einer meiner Lieblingssätze ist hier, like a Pokémon of rhetoric, problematic evolved from offensive. Also wie ein Pokémon ist es evolutioniert von offensive, also ja, wie wenn im Deutschen am besten offensive umschreiben, angreifend. Ja, und aber hier wird eine andere Ebene eingezogen. Also offensive ist eine Sache, wo man sagen kann, ja, aber das ist halt für dich offensive, ja, aber andere Leute finden es gut. Also wie wäre es, wenn du das Spiel nicht spielst oder den Film nicht guckst? Oder aber problematic ist schon eine andere Ebene. Also, consider the following statements. Also, James Bond ist offensive und James Bond ist problematic. Ist erstmal ähnlich, aber problematic sagt, es gibt ein Problem. Ja, jemand sieht ein Problem. Das klingt fast schon wissenschaftlich. Und Probleme und muss man beheben. Das heißt, das beinhaltet auch so eine Aufforderung zum Agieren. Ne? Und wenn du das problematisch lang genug fütterst, wird daraus gefährlich. Ja, das ist die nächste Evolutionsstufe ja. sozusagen. Ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, weil wenn man Probleme nicht behebt, dann werden die vielleicht zu einer Gefahr. Also wenn die ja, aber am die, Auto die, nicht festziehst, dann wird die auch zu einer Gefahr. Die woke Rhetorik benutzt es ja anders. Ja, das ist dann der Trick, sich mit Sprache auf Dinge zu beziehen, ja, die dann vielleicht aber gar nicht da sind. Erst ne? waren die Gamer offensive, dann waren sie problematic, jetzt sind sie dangerous. Und dangerous hat einen ganz anderen Klang. Könnte man auch wieder sagen, ja, das passt ja zusammen, das leitet sich ja her und so, aber es hat einen ganz anderen Klang. Und du hast wieder sprachlich eine Ebene höher gehoben, siehe George Orwell. Und am Ende des Artikels, dann kommen einige Beispiele halt über Twitter, über Elon Musk und wie Leute ihn halt entsprechend als gefährlich bezeichnen und Pepe und Memes an sich sind problematisch und gefährlich und so weiter und so fort. Und finde ich gut. Ich finde den Artikel insgesamt sehr gut. Solltet ihr auf jeden Fall lesen, wenn ihr des Englischen mächtig seid oder euch den übersetzen lassen. Weil da wird dann die Frage am Ende gestellt, so, und was kommt danach gefährlich? Und der Verfasser, der gute Roach oder die gute Roach, weiß das auch schon. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Tipp, nämlich violent, also gewalttätig. Und dann kann man den ganzen Schritt gehen von Gamers are offensive, zu Gamers are problematic, zu Gamers are dangerous und Gamers are violent. Und man kann sich immer auf das Vorhergehende beziehen und kann sagen, guck mal, das steht in so vielen Artikeln. Wir haben jetzt einfach mal aufgelevelt. Und sobald du halt violent hast, dann steht die Mehrheit der Gesellschaft dahinter, da was zu tun. Ja? Deswegen würdest du halt auch nicht über violent riots in Paris oder in Brüssel so viel lesen. Ne? Das sind dann Fußballfans oder irgendwas, aber in Wirklichkeit sind es halt wirklich, da ist Gewalt. Da werden Sachen angezündet und zertrümmert und an Leute angegriffen. Das ist echte Gewalt, aber sie möchten ganz 1984 halt ja, die das Ganze so drehen, dass die Menschen es aus ihrem Winkel sehen. Sehr guter Artikel, kann ich nur empfehlen. Unreality. Ja, wir brauchen mehr gepanzerte Fahrzeuge, so viel ist sicher. Ja, für die nationale Sicherheit. Ziemlich launisch geschriebener Artikel von Klaus Rüdiger May auf Tisches Einblick. Man hat ja der Frau Baerbock da diese nationale Sicherheitsstrategie anvertraut und die wurde dann in Bürgergremien sozusagen diskutiert. Also da ist wirklich dann die Frau übers Land gefahren und hat an verschiedenen Orten, haben so Think-Tank-Workshops praktisch stattgefunden, wo die Leute darüber gesprochen haben. Und dann hat man noch zwei weitere Treffen gemacht und hat irgendwie das formuliert und das dann halt zur Prüfung an die entsprechenden anderen Minister gegeben. Zur Geheimhaltung deklariert, interessanterweise. Also dieses Papier, das unser nationales Sicherheitskonzept in Zukunft sein soll, wo wir schon ordentlich Geld reingekippt haben, damit die Frau Baerbock das entwickeln kann, dürfen wir jetzt nicht sehen. Und zu allem Überfluss haben die Landes Ministerpräsidenten gesagt und die Landesinnenminister gesagt, hier, wie soll das denn gehen? Nationale Sicherheitsstrategie und niemand spricht mit uns. Wir haben noch nichts gesehen, gar nichts. Wir haben keine Ahnung, worum es geht. Soll das jetzt irgendwie zentralisiert werden oder hat die Frau Baerbock vielleicht einfach keine Ahnung vom föderalen Staat oder so? Es ist auch kein Zufall, dass der Begriff deutsche Interessen in der Rede Baerbocks nicht ein einziges Mal vorkommt. Dafür wimmelt es aber von Klima und Klimakrisen, denn die sicherheitspolitische Frage unserer Zeit ist für Baerbock die Klimakrise. Schließlich ist die sogenannte Klimakrise der Hebel, mit der die klimaneutrale Gesellschaft genannte Gemeinwohldiktatur geschaffen werden soll. Aber das Problem sitzt tiefer, denn Baerbock strebt wahrlich keine Sicherheitsstrategie für die deutschen Bürger an, sondern die erste nationale Sicherheitsstrategie soll schließlich kein Sicherheitskonzept für Deutschland. Sie soll ein Projekt aller in Deutschland Lebenden werden. Und um mit Merkel zu reden, für alle, die schon länger hier leben und für die vor kurzem Hinzugekommenen. Also auch für den Attentäter vom Breitscheidplatz. So ist es auch kein Zufall, dass Baerbock die erste nationale Sicherheitsstrategie versuchte, an den Bundesländern vorbeizukreieren, an den Justizministern und vor allem an den Innenministern. Das ist eine Masche, ne? Ganz schön interessant. Dann beschreiben sie halt diese Gespräche mit den Experten und in der Öffentlichkeit beschreibt jemand hier als grüne Pioniernachmittage. Ein umfassender Dialogprozess von Görlitz bis München fanden an 7 Orten in ganz Deutschland Dialogveranstaltungen statt. Parallel dazu hat Außenministerin Baerbock auf einer Deutschlandreise weitere Eindrücke gesammelt und Gespräche zu verschiedenen Aspekten von Sicherheit für Deutschland und Europa geführt. Bla, bla, bla, bla. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt Geheimsache. Ach so. Das ist auch geil. Also mir ist schon auch aufgefallen, dass sie irgendwie immer wieder so Sachen besprechen wollen oder in die öffentliche Diskussion bringen, die dann aber plötzlich schon entschieden sind. Oder ein Gesetz gemacht wird oder so. Also die Diskussion läuft noch, aber das Gesetz wird dann schon gemacht. Ne? Finde ich auch nicht ganz so richtig die Reihenfolge. Hier haben wir noch den Tagesspiegel. Warte mal, ich war noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Okay. Sorry. Doch die Sicherheit des Landes ist zu wichtig. Baerbock läuft nach einem Wort von Franz Kafka den Tatsachen nach, wie ein Anfänger im Schlittschuh laufen, der überdies irgendwo übt, wo es verboten ist. Ursprünglich wollte Baerbock im Februar die staunende Münchner Sicherheitskonferenz und das durch die öffentlich finanzierten grünen Medien zum Staunen angehaltene deutsche Volk mit der fertigen nationalen Sicherheitsstrategie beglücken. Doch daraus wird nichts. Das Bundeskanzleramt hat die Notbremse gezogen und verhindert, dass der Entwurf des Außenministeriums nun in die Abstimmung mit anderen Ministerien geht. Ups. Ups. Was ist denn da los? Was machen die denn da? Die sollen irgendwie was Vernünftiges für dieses Land machen und scheinen auf dem Niveau von Grundschülern zu agieren. Also wenn der Kanzler sagt, nee, Mädchen, das kann ich so nicht rausgeben und das dann auch noch als geheim eingestuft wird, möchte ich gar nicht wissen, was da drin steht. Und wir wissen immer, am Anfang zeigen sie uns was, wo wir sie alle für verrückt halten, dann kommen sie mit der Hälfte und der Rest wird hintenrum ins Gesetz reingeschummelt. Mhm. Also nationale Sicherheitsstrategie bitte im Auge behalten, liebe Zuschauer. So, das war's. Also da haben wir keine, die entwickeln wir gerade, ja? Nee, die Frau Baerbock entwickelt die hinter verschlossenen Türen. Ja, gut, sodass wir das bezahlen, diese Entwicklung, dürfen keinen Blick hineinwerfen. Aber aktuell gibt es dann keine praktisch, wenn jetzt erst einer erarbeitet werden muss. Ne? Das, kann sich das ist wahrscheinlich noch eine faschistische, patriarchale Sicherheitsstrategie. Von Kohl wahrscheinlich. Ja, Kohl oder wie hieß der mit dem Bärtchen? Habe ich vergessen. Weiß ich nicht mehr. Struck. Richtig. Thierse, ne, der hat den richtigen Bart. Hallo, ich bin der Thierse-Bär. Hallo. Ja, hier die Tagesspiegel behauptet auf jeden Fall, dass die meisten Menschen nicht dafür wären, dass man die Corona-Maßnahmen jetzt komplett beendet. Also die meisten Menschen möchten angeblich in der U-Bahn noch Maske tragen und beim Arzt und ja. Aber warum lauft ihr dann alle draußen ohne Masken rum, ihr Trottel? Ich meine, niemand hindert euch doch daran. Dann lauft doch weiter mit Masken rum. 60% ich sehe aber nirgendwo eine Mehrheit der Leute mit Masken. Na, in der U-Bahn bei uns noch. Ja, müssen die Leute noch. Aber draußen, wenn doch die Leute so eine Angst haben, dass sie das Ende der Corona-Maßnahmen nicht haben wollen, warum tragen sie dann nicht überall Maske und impfen sich wie bekloppt und so? Ist das, also das ist nicht Grün da? Also ich glaube nicht nur deutsche Grünen, aber europäische Grünen, glaube ich. Also, dass die Leute auf jeden Fall die Isolationspflicht ablehnen, abzuschaffen, das irritiert mich etwas, weil ist ja doch auch so, ist, dass diese nicht symptomatischen Fälle relativ unproblematisch sind. Ja. Das haben die Leute immer noch nicht begriffen. Und was man überhaupt dann im ganzen Artikel sieht, dass da überhaupt ziemlich viele, wie soll man sagen, viele Informationen immer noch geglaubt werden, habe ich den Eindruck. Ne? Also, meine Leute haben das 2 Jahre lang gehört, dass das Wichtigste ist. Wenn jetzt plötzlich einer was anderes erzählt, dann ja. Ja, also haben wir eben nur Sachen gehört und irgendwie reingekriegt oder so und nur wenig Gegeninformationen dann offensichtlich gesucht oder ja, vielleicht war es ein Mangel an Aktivismus, weiß ich nicht, aber an Aktivität. Aber das würde ich den Leuten auch so nicht vorwerfen wollen, nur es ist, finde ich, schon noch auffällig, ja, wie streng die Leute das gerne noch gehandhabt hätten. Und das ist eigentlich echt nicht mehr nötig, ne? Sehe ich jedenfalls so, obwohl ich kein AfD-Wähler bin. Ja, und YouGov ist ja vielleicht auch so ein Meinungsforschungsinstitut, das ein bisschen fragwürdig ist, ja. Die machen ja sonst immer diese Jugendstudien, ne? Ich könnte es mir höchstens demografisch erklären, dass da vielleicht halt einfach viel alte Leute auch noch draußen sitzen, die sagen auf keinen Fall oder so. Das kann natürlich auch sein, ja. Aber 2/3 ist schon viel, also jetzt bei Pandemie für nicht beendet. Ich meine, die ist ja auch nicht beendet, sie wird endemisch, aber ja. Ja, dann ist sie ja beendet, die Pandemie, wenn sie endemisch ist. Kann ich gleichzeitig pandemisch und endemisch sein. Ja, schon, aber das Virus ist nicht weg. So gesehen ist das Verständnis schon nicht so niedrig, sagen wir mal. Ne? Das ist schon richtig alles und so. Nur aber ich habe einen Kumpel, der ist im Moment in der Reha und er darf keinen Besuch haben. Ja, genau. Und die dürfen dann in dem ganzen Ding da 3 Wochen lang, müssen die eigentlich überall die Maske aufhaben. Außer sie sind alleine in ihrem Zimmer. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ja, zu Weihnachten keinen Besuch haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Irgendwie muss man doch auch mal lernen und mal irgendwie ein bisschen... Und es ist ja nicht für Lungenkranke oder Krebskranke oder so, dass man jetzt sagen würde, oh Gott, da sind Menschen, die sind extrem gefährdet oder so. Ja, genau, oder gefährlich oder so, genau. Es hätte gereicht, wenn ein PCI-Test positiv hat, dass die Juden eingeladen hat, dass so ein langen Dings geschrieben, wo sie, glaube ich, von den Verwandten erzählt hat, ein Opa oder das sowas. Das hatten wir letzte Woche. Ja, okay. Den sie haben sie halt dahin siechen lassen. Ja. Habe ich draußen vorgelesen. Ja. Naja, okay. Das heißt eine Unverschämtheit. Ja, absolut. Also es hilft vielleicht zum Erklären, dass bei dieser Floskelwolke einer der Leute, die das betreiben, ist ein gewisser Herr Pirsch oder Persch oder so. Das ist dieser freundliche Herr gewesen, der mal damit aufgefallen ist, alle Leute bei Twitter als Arschlöcher zu bezeichnen. Cool. Wenn ihr euch noch erinnert, vor 2, 3 Jahren. Der Herr Persch. Persch, ja. Der Herr Persch, dass ich den mal wieder treffe. Der ja kein Wunder, ich meine... Das jetzt wundert mich gar nichts mehr. Sehr gut. Ende der Frage. Sprachkritiker ist das. Ein ganz feinsinniger Sprachkritiker. Ja, und was hat er hier? Er fördert nicht, was der Freiheit dient, sondern die Freiheit ist Platz 1 der Floskel des Jahres. Ich. Der Freiheitsbegriff wird entwürdigt von Egomanen, die rücksichtslos demokratische Gesellschaftsstrukturen unterwandern. Im Namen der Freiheit verkehren sie selbstgerecht und unsolidarisch die essentiellen Werte eines Sozialstaats ins Gegenteil. Alles für den eigenen Vorteil. Moment, ich höre gerade. Grüne sind das, oder? Ich höre gerade, es geht nicht um Freiheit, sondern um Gerechtigkeit. Entschuldigung, ich lese es nochmal. Der Gerechtigkeitsbegriff wird entwürdigt von Egomanen und so weiter. Ja, das stimmt, das passt besser. Ja, genau. Wenn du irgendwie ohne Maske Bahn fahren willst oder Fernzug fahren. Shame, shame, shame, shame. Shame on you. Ist das rücksichtslos. Und dann sind die demokratischen Gesellschaftsstrukturen, die sind dann gefährdet. Ja, ja. Kann ich, also ich habe gesehen, da ist einer ohne Maske gefahren und draußen, als ich ausgestiegen bin aus dem Zug, lagen Brocken von der Demokratie auf dem Boden. Also selbstgerecht ist das und nicht das, was die hier machen. Das ist nicht selbstgerecht, sich aufzuschwingen zum Philosophenkönig, der allen Leuten erklären kann, wie sie zu leben haben. Das ist überhaupt nicht selbstgerecht. Jetzt sage ich ja immer die Grünen, ne? Normal macht man das nicht, aber ich würde den Verfasser als einen Deppen bezeichnen. Für den eigenen Vorteil. Also wenn du dich jetzt in Gefahr begibst mit deiner Freiheit, dann ist das zum eigenen Vorteil, oder wie? Ja, es ist zu meinem eigenen Vorteil, wenn ich für die Kunstfreiheit streite, denn ich möchte weiter Videospiele mit Frauen mit großen Brüsten spielen können. Und das ist der einzige Grund, warum ich für die Kunstfreiheit streite, weil ich so ein trauriger Gamer bin, der bei seinen Eltern im Basement sitzt und nichts anderes hat. Von großen Brüsten träumt. Deswegen nur für diesen Vorteil. Sozialtourismus, ey! Ja, Sozialtourismus. Vor allem wegen Sozialleistungen, ja. Wie war das? Wann kriege ich mein Haus? Hat es das wirklich gegeben, ja? Nur, es gab Leute, die haben ihren Pavillon angezündet, weil es keinen Schokoladenpudding gab. Technologie offen. Altbackene Techniken beharren und unten wirtschaftliche Ideen aus der Glaskugel anpreisen. Ja, also was die Windräder oder wie nach allen Seiten offen und modern zu erscheinen, sprachlicher Nebelkerzenweitwurf, marktwirtschaftlicher Sturheit. Nur der Sozialismus kann uns retten. Wissenschaftlich valide Konzepte verblassen im Dunst dieser scheinbaren Offenheit. Shola Roadway. Genau, ja. Oder... Ja, die beste Energie, die wir kriegen, ist welche mit Wind, der nicht immer weht und Sonne, die nicht immer scheint. Und ich sag nur Maxwell Chikumbuzo und der Fernseher, der Energie erzeugt. Ja, ja. So Leute hat der Pertsch nämlich im Auge. Nicht irgendwie so ein Unsinn wie Fusion und so Wasserstoff-Scheißdreck. Das ist doch alles ein super, super, diese ganzen Sachen werden auch alle ewig halten, ne? Die bei jeder Witterung, jedem Wind und Wetter draußen stehen. Das war und die werden Problem. Auch ganz sicher nicht in Brand geraten und ihre Trümmer hunderte Meter weit schleudern. Ich meine, unwirtschaftliche Ideen aus der Glaskugel, wer macht denn sowas? Wenn, dann macht man dann auf wirtschaftliche Ideen rein, die sich rechnen, in eine Glaskugel, wenn man schon eine Glaskugel nutzt. Ne? Ein knappes Sprachetikett für Menschen, die ungeachtet ihrer Ziele auf die Protestform reduziert werden. Ja, hier geht es um Klimakleber. Das aber... Die Etikettiererinnen aus Boulevard und Politik schreien nach Aufmerksamkeit, haben aber nur selten Gegenargumente gegen was? Monet mit Kartoffelbrei bewerfen? Was soll ich denn da für Gegenargumente zitieren? Ja, mach doch mal ein Gegenargument. Ja, das hat seine Scheißeltern in der Erziehung versaut, ist mein Gegenargument. Klimakleber, ey. Das aus der Gruppe von Leuten, die jeden mit irgendeinem Begriff, ob das jetzt Turf ist oder Turt oder sonst irgendwas. Ja, und zum Schluss den Doppelwumms, warum auch immer. Der Doppelwumms ist von deinen Leuten, Perch. Ich glaube, da hast du was falsch gemacht. Oh, das ist so ein bisschen Alibi. Wir haben ja auch die Regierenden kritisiert. Guckt, ja, wir haben viermal nach unten getreten, aber einmal treten wir nach oben. Wir erwarten weitere Piff, Puff und Puff-Gesetze. Das gute Piff-Gesetz. Ja, genau. Ja, hier habe ich mal wieder auf eine Werbung geklickt. Das ist die deutschen Nullen. German Zero ist ja schon mal ein geiler, ist schon mal ein Statement. Und sehe ich da den Herrn Eckehard von Hirschhausen? Genau, der war dann auch auf der Werbung vorne drauf. Das war eine Werbung, die ich angeklickt habe. Und sehe ich da die Kebekuss? Ja. Alle oh dabei. Gott, mir ist jetzt schon übel. Der Yogeshwar ist auch dabei. Oh. Noch so ein paar Leute. Und was ist das? Second Grade Smoother oder? Ich glaube, unten gibt es noch eine Komplettliste. Da ist die Liste. Ganz schön weiß. Ah ne, der Yogeshwar und eine Asiatin. Okay, ich lasse es gerade nochmal durchgehen. Und mit Namen. schon umlegen. Genau, der Plöger ist dabei. Oh Gott, der Plöger. Wer ist das? Von der Wetterfrosch vom ZDF. Okay, kenne ich gar nicht. Der immer so die Begrüßung mit den offenen Armen macht. Matthias Keller, Sabine Back, Stefanie Winkler, Tina Eilschmann. Ja, das sind die Lösungen. Rocco Schamoni. Wir brauchen ein Gesetz. Und dann müssen wir mit Politikern sprechen. Sie brauchen nicht nur ein Gesetz, sondern sie haben schon eins geschrieben hier. Das 1,5 Grad Gesetz ist Paket. Sie haben ein ganzes Paket geschrieben. So, und das wollen sie jetzt mal durchsetzen. Andere Leute sollen zahlen und dann machen wir irgendwie kälter. Heißt das Gesetz. Freue ich mich aber, ey. Ja, also sie werben jetzt auch dafür, dass man so an der normalen Politik vorbei irgendwie dann Aktivismus macht und so weiter. Konkrete Wege für wirksame Klimagesetze. Ja. Ist da genau, Bescheid. Konkrete Wege, ja. Zukunftsfähig. Und wir brauchen einen Klimaentscheid in der Kommune. Genau. Weil wenn man mal irgendwo das Klima retten kann, dann ist es nur im eigenen Dorf. Das ist so eine paralleldemokratische Einrichtung, die sie dann da planen. Da würde ich ja schon länger auch drum. Nee, Entscheid ist ja eine direkte Demokratie, das ist ja richtig legitimiert. Da können wir ja dann auch die Leute gängeln und triezen, so viel wir wollen, weil die haben es ja selber abgestimmt. Das ist aber nur dann legitimiert, wenn es nicht noch eine richtige Demokratie im Land gibt. Also einfach mit einer anderen Demokratie dran vorbeiziehen. Direkte Demokratie. Die wir sonst immer ablehnen, weil die zu gefährlich ist. Aber bei der Klimakrise können wir die natürlich gut brauchen. Da geht's, ja. Ja, nächstes Thema, nächstes Glück. Der Spediteur hier hat sogenannte CNG-LKW angeschafft. Vor einem Jahr oder zwei oder drei. Und ist damit ziemlich unzufrieden, weil die ziemlich hohe Kosten produzieren wohl, wenn es mal ums Reparieren geht. Aber auch manchmal ziemlich umständlich eben zu handeln sind. Zum Beispiel hat dieser davon, dass an manchen Tankstellen die entsprechende Tankstelle, wenn man überhaupt eine Tankstelle findet, die sowas dann führt, das CNG-Gas, CN-Gas heißt es wahrscheinlich, wenn die überhaupt das führen, dann ist es eben immer nicht so ein, ohne weiteres möglich, da ranzufahren mit dem LKW. Das heißt, da muss der Fahrer vorher den Hänger abspannen, in den Tanken fahren und dann hinterher den Hänger wieder dran spannen. Das kostet natürlich eine Menge Zeit, ne, kann man sich vorstellen. Und solche Dinge sind da die Probleme. Das ist natürlich eine Frage von Infrastruktur. Ja, aber auch, wie gesagt, die höheren Kosten, die seltenen Ersatzteile oder sowas, das ist alles nicht ganz so einfach. Und er bereut daher die Anschaffung dieser LKWs. Vielleicht, meint er, war er nur zu früh dran. Aber die anderen haben sicher ähnliche Probleme. CNG-LKW. Ja, das wird sich ja jetzt wahrscheinlich erledigt haben mit dem Autogas, denke ich mal. Das Autogas, ja. So schnell kommen wir ja nicht mehr auf die Preise. Dass ich das auch rechne. Also, ja, das hat er noch dazu gesagt. Also die Preise sind eben auch so stark gestiegen, dass der rechnerische Vorteil gegen anderen Autos dann auch weg ist. Ne? Mein Vater fährt Autogas, ja, meine Preise haben sich verdoppelt halt. Dass das losgegangen ist, was ja eigentlich noch weniger ist, als ich gedacht hätte. Ja, es ist natürlich für so eine Spedition schon ziemlich. Ja klar, das ist, wenn ein LKW ist, ganz was anderes als ein Privatwagen natürlich. Tja. Ja, sind wir noch nicht so weit mit den Lösungen, ne? Naja, vielleicht kann man da Grundlastdüner anschließen. Ja, in Spanien gibt es schon mal die Bestrebungen, die Spanier oder das spanische Land zum Energielieferanten für ganz Europa zu machen. Da wird natürlich ziemlich viel Platz dann verbraucht, wie man hier auf dem Bild sieht. Würde da eventuell ziemlich viel Platz für gebraucht. Und vor allen Dingen ist das Ganze im Land aber auch umstritten. Also irgendwelche Umweltschützer sind dagegen. Und ja, ich weiß ja nicht genau, ob das genau das mit dem Konzept der Souveränität passt das auch nicht so sonderlich gut zusammen. Also von wegen, dass man sich autark da sozusagen ernährt und so. Also da, die Spanier sind kräftig dran, solche Sachen aufzubauen und so. Die haben auch schon ziemlich viel davon, also mit Solaranlagen und so. Aber sie wollen es auch nicht übertreiben, dass das ganze Land zugeknallt wird. Das verstehe ich einigermaßen. Wie gesagt, das Bild ist ja schon vielsagend, ne? Ja, aber das ist, also, an wie vielen Orten sieht das in Spanien so aus? Und ich bin da mal einmal quer durchgefahren mit 14 oder so. Und so das Stück zwischen da, wo die flache Ebene um Madrid anfängt und da, wo die wieder aufhört. Wenn man dann Nord-Süd durchfährt, sieht sowieso ziemlich tot aus. Also ich glaube, da ist genug Platz. Ja, man kann zum Beispiel auch diese Wüste oder so, wie ganz Olivenbäume stehen. Das ist auch nur graues Land. Da könnte man das sicher auch noch machen, ne? Hey, Olivenbäume sollte man aber stehen lassen. Die Olivenbäume kannst du sicher stehen lassen. Aber ich meine nur da, wo die so stehen, da, wo Oliven wachsen, wächst ja sonst irgendwie nichts scheinbar, ne? Das ist ja eben trockenes Land. Wenig, ja. So, und deswegen ist der Rest auch irgendwie ziemlich auf jeden Fall meckern sie hier darüber, dass wir sozusagen uns alle freuen, dass wir Spanien dann die Energie kriegen und die Spanier aber, oder zumindest dieses, ich glaube, das war ein Interview oder so, ne? Ja, genau, mit dem Aktivisten. Ja, genau, mit einem Aktivisten. Bologna, und der ist halt eben der Meinung, es ist Kolonialismus, wenn wir jetzt irgendwie aus Spanien die Energie. Na, es müsste halt bei den Spaniern, die da ihr Land hergeben, etc. pp. Auch entsprechend was ankommen, das ist ja völlig klar. Also kann nicht erwarten, dass das alles nur in Konzerntaschen wandert, sehe ich aber auch so. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, da dich praktisch in dieses System einzuspeisen, solltest du entsprechend vergütet werden, das sollte halt eben nicht. Das ist schon richtig, ich glaube nur, dass es eben um diese Autarkie-Geschichte doch ziemlich stark geht und ja, das soll ich sagen, das will ja auch nicht so festgenagelt sein, also die müssen auch irgendwie, nee, weiß ich nicht, ist mir jetzt entfallen, keine Ahnung, wollte ich nur was anderes zu sagen, ist egal. Mal, guck dir mal an, was die aus ihrem Land da im Süden gemacht haben, wo das ganze Gemüse wächst, riesige Flächen mit weißem Plastik überspannt, für diese Einweggewächshäuser da. Das ist schon auch. Ja, und hier meckert die Tagesschau mal wieder an den Pestiziden rum. Und den Pflanzenschutzmitteln sind es ja. Ne? Und die wollen sie ja ungefähr um die Hälfte dann einsparen. Bis wann, weiß ich nicht genau. Aber eigentlich soll ungefähr die Hälfte davon eingespart werden. Nicht zuletzt in Deutschland, weil angeblich in Deutschland auch im Boden so viel gefunden würde. Dass das dann, ja, dass das darauf hinweist, dass das eben in der Landwirtschaft zu viel benutzt wird. Das ist allerdings ein bisschen komisch, weil die Landwirte schmeißen das ja auch nicht einfach so aufs Feld oder so. Die rechnen sich das auch vorher aus, dass sie da nicht zu viel von verbrauchen, damit das nicht zu teuer wird und so weiter. Die Sachen kosten ja auch Geld. Also das ist ein bisschen, der ganze Artikel ist ein bisschen widersprüchlich, finde ich, weil man, wenn man einfach nicht darauf eingeht, was diese Sachen können oder so oder nicht können. Natürlich ist es so. Im Endeffekt ist es halt wieder dieses Ding von wegen, ja, es ist halt Glyphosat und wir haben doch jetzt eigentlich festgestellt, es ist Teufelszeug. Ja, es geht aber auch von weiter verlängert und außerdem macht es ja auch die Biodiversität kaputt, weil. Ja, und da ist es doch, das ist doch der fragliche Punkt, ne? Gut für die Bienen oder weiß ich nicht was. Ja, genau, aber was sollen denn Bienen da auf dem Feld oder so? Ja, genau, diese Biodiversität. Natürlich wird die eingeschränkt, wenn man jetzt Pestizide nimmt. Unkrautvernichter, dann ist eben kein Unkraut zum Beispiel da. Und dann sind auch andere, sind vielleicht auch kleine Tiere nicht da und vor allem sind auch Pilze und so Pilzbefall kommt dann auch nicht eben auf die Pflanzen. Ja, das ist ja irgendwie klar, dass dann dadurch die Biodiversität leidet. Wie kann ich denn das so beklagen? Das ist doch Quatsch irgendwie. Das ist doch klar, dass auf dem Feld nicht dauernd irgendwelche verschiedenen tausend Viecher rumkrabbeln. Ja, das ist doch die Hauptsache. Wir müssen mal alles essen, Mama. Und Hauptsache die, ja, ich meine nur, das können sich fahren. Biodiversität kannst du im Wald machen, aber auf dem Feld ist Biodiversität leider nicht so hilfreich. Im Gegenteil. Ne? Und das braucht naja, das würde ich nicht. So nicht sehen. Also du brauchst ja auch die ganzen Mikroorganismen in der Erde und das ist ja auch Biodiversität. Also die sind nicht weg, die nötigen Grund. Die sind ja nicht, die sind doch da, die Bio und die vor allem irgendwelche. Ja, aber das eine ernährt sich vom anderen, das andere profitiert vom nächsten und wenn du da halt lauter Sachen rausnimmst. Ja, wenn das so wäre, dass das alles wegstirbt, dann frage ich mich, warum dieses Glyphosat seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten irgendwie verwendet. Jo. Ich kenne da, also ich habe jetzt nur auf die Biodiversität antworten können. Ich bin kein Spezialist für Düngemittel oder so. Ich kann dir nicht sagen, inwiefern Glyphosat die Bodenqualität beeinträchtigt. Das müsste ich mir angucken vorher. Ja, das ist auch schwer zu sagen, weil ich meine, du hast jetzt zum Beispiel auch ganz viel Reststoff, der dann einfach liegen bleibt auf den Feldern oder eben abtransportiert wird für, was weiß ich, damit dann Futter halt rausgemacht wird oder so für die Tiere, ne? Diese ganze Restscheiße. Wenn die da liegen bleibt, dann gehen ja auch die Mineralien wieder in den Boden oder so. Außerdem ist es immer noch so, dass es diese Wechselbewirtschaftung gibt der Felder. Die müssen, die kriegen das auch vorgeschrieben. Die müssen ganz bestimmte Fruchtfolgen irgendwie einhalten. Das heißt, das und das, also Weizen kommt auf Raps und Mais kommt dann wieder auf Weizen oder so. Und dann müssen sie vor allem auch, wie war das denn nochmal, innerhalb von 7 Jahren 40% oder so freihalten oder so. Aber wir müssen ja auch eine ganze Menge verzichten, also wo sie nicht anbauen können, einfach damit der Boden sich da wieder erholen kann. Ne? Das gibt es also immer noch, diese 2 von 3 Jahren Bewirtschaftung, wie das war, ne? 2 Drittel Wirtschaft. Da kommt dann eben auch die Mineralien und so weiter rein, dass er vernünftig wachsen kann. Also das, es ist ja so, dass die ganzen Bauern, die sind ja auch alle gelernt, das sind ja gelernte Landwirte, ne? Und unsere Politiker nicht immer. Die kennen immer nur Teilaspekte der ganzen Geschichte. Ich dachte, der Robert wäre gelernter Landwirt. Nee, der ist nur Hühnerschweine und so. Aus dem Völker. Ah, nee. Schweine im Völkerrecht. Schweine ja. Im Völkerrecht. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn Sie Miss Piggy sagen hören wollen. Gefandete Fahrzeuge. So schöne Geschichte, die ich jetzt aber nur angelesen habe, hier von dem Fahrer, der auf der A70 eingeschlafen ist wohl. Der Autopilot macht das schon. Ich kann mir vorstellen, dass sich da viele Leute gerne darauf verlassen ab und zu, wenn sie sowas im Auto haben. Gestattet ist das nicht, ne? Schlafen darf man eigentlich nicht. Das Blöde ist halt auch, wenn du davor, was ich weiß nicht, was im Artikel genau, aber ich weiß, weiter unten steht, was ja, er getrunken was genommen hat. Haben. Cider und noch irgendwas. Und hast du was getrunken, hat er auch noch? Ja, der war hackedicht. Okay. Also es steht irgendwie drin, die 8 Stunden vorher hat er irgendwie gesoffen und ist halt einfach eingepennt. Das muss schon geil sein, auch für die Polizei. Ne? Also wenn du dann hinter einem herfährst und blinkst ihn an und machst und tust, der macht gar nichts, fährt einfach mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter. Mhm. Und dann fährst du neben ihn und guckst und der Typ liegt in seinem Auto und pennt. Man kann die wohl stoppen, indem man einfach langsamer wird und den Abstand immer verringert sozusagen, dass er dann auch die Geschwindigkeit alleine wegen dem Abstand schon runtersetzt. Das ist ja wie gut Autopilot. Das heißt, die kriegt man schon angehalten normalerweise. Aber gut, die Polizei muss ja auch den Abstand korrekt einhalten, von daher... Ja, mitten auf der Autobahn kannst du den wohl kaum da runterbremsen. Du kannst den nicht einfach einbremsen. Ja. Das stimmt natürlich auch wieder. Jo. Ja, liebe Kinder, macht das nicht. Jedenfalls. Der Autopilot ist in Deutschland nicht dafür zugelassen, schlafen damit zu fahren. Ja, man das muss die Hände am Lenkrad haben. Es wird auch geprüft und der Typ hatte ein verbotenes Lenkradgewicht. Der hatte extra so eine Vorrichtung, die dem Lenkrad vorgegaukelt hat, dass er seine Hände dran hat. Genau. Okay, da war das mit Absicht, oder? Aber hatte dich das? Ja, weißt du was? Wofür habe ich einen scheiß Tesla? Den Sitz zurückgeschnallt. Aber ist nur eine Ordnungswidrigkeit, wenn ich das sehe. Ich sehe eine kleine Geldstrafe. Das mit dem Gewicht ist eine Ordnungswidrigkeit, aber ich glaube, das so. Andere. Der Rest dürfte nicht, zur Verlust des Führerscheins erstmal führen. Na, hoffentlich. Hoffentlich. Vor allem das mit dem Alkohol. Ja, hier haben wir noch russisches Fernsehen. So russisch? Die sich hier Gedanken machen, was wir mit Deutschland anstellen könnten. Aber ich mach mal ohne Ton, weil es eh nur mit Untertiteln. Also, straks sind wir mal in Baerbock und die anderen müssen gucken, was deren Statements sind. Das ist eine Kriegserklärung gegen Russland und wir müssen den Erstschlag machen, sagt der Pandit hier. Preemptively, ja. Und zwar auf die Decision-Making Centers, also Bundestag oder so. Berlin, das wäre Berlin. In Russland darf man auch sagen, was man meint. Und sowas ist bestimmt, ja. Ja, auch wenn es Schwachsinn ist, ne? Oder, weiß ich nicht, Menschen hassen Sie, oder so. Ich Ihnen nicht zustimme? Weil das ist ein neuer Typ von Kriegsführung. Wir müssen nichts erklären. Einfach einen Erschlag machen. Ja, ich meine es ernst. Und dann sagen, wir wissen nicht, wer es war. Es waren Ja, die Deutschen, die sich nee. selbst bombardiert haben. Ja, das ist total glaubwürdig auf jeden Fall. Sind das die gleichen Leute, die gesagt haben, sie können irgendwie. Ah, ja, genau, das kommt jetzt. Gut, Genau, okay. das gab es auch noch hier. Der Marsch auf Berlin. Ja, Marching marschieren. is too easy from Moscow to the. To the Polish Capital. Es sind nur 1300 Kilometer für den. For the T-90 tank, for example. We'll go to the suburbs in less than one day. Was? 1300 Kilometer? You need only 2 hours. Naja, wenn sie erstmal da sind, wahrscheinlich. Und dann kommt Luftunterstützung. Und Polen wehrt sich kein bisschen. Ganz komische Theorie, aber stimmt schon so. Relax and cook a festive table. Wie ist das And denn eat in zweimal? full dress. It seems we have not been first for a long time. A great occasion for a friendly visit. Ja, nach Berlin wollen sie auch. Friendly Visit, aha. Ja, traveling 1800 1000. Kilometer for a modern army is not a distance. Oh. Naja, bis zur Ukraine haben sie schon 3 Tage gebraucht, ne? Bis mit allem Vor allem da durch die Ukraine durch haben sie bisher ungefähr so 6 Monate, waren. Auch, ja. acht Monate, neun Stimmt. Monate. Und zu glauben, dass der Widerstand in Polen weniger wird, ist halt auch eine steile Hoffnung. Viele russische Soldaten kennen Deutschland ganz gut. Wir brauchen noch nicht mal eine Karte. Na klar. Oh, ja. Hat Von sich Berlin nach überhaupt Dresden nichts finden sie noch, oder? verändert. Vor den Explosionen folgen, oder wie? Entschuldigen Sie, wo komme ich zum Palast der Republik? Ich muss irgendwo hier sein, ich weiß noch. Ja, hier wird gerade die deutsche Fahne abgehängt. Und die russische aufgehängt. Und was haben sie gesagt? Das Hauptding ist. Die Stützpunkte. Okay. Ach ja, die Die alten alten DDR-Stützpunkte. Militärstützpunkte können sie wieder einnehmen. Then we have Prince Prague. Ja, und Ja, klar, Helsinki, alles auf Prag und einmal, Riga. alles gleichzeitig am besten. Das war echt Spinnerei. In welchem Sender ist das denn in Russland? Channel Festive. 5. Nee, Channel 5 hast du, glaube ich, nicht, aber irgendwas mit 5, ja. Festive Russian Soldiers on Foot. Also mit Ausgehuniformen gehen die Zivis los. Oder nicht mal Kampfuniform. Manchmal Fahrzeuge oder sowas. Das, so wie es auch vor 70 Jahren war, werden nach London reisen. Ja, Kriegsräuber gibt es in Russland auch, ne? Das ist Ja, sagen wir mal so, dagegen sieht aber die Frau Strack-Zimmermann jetzt aus wie ein Waisenknabe, Ja, muss ich stimmt. sagen. So ausgefeilte Planung macht sie nur zu Hause. Und dann geht's hier direkt nach Washington, oder? Ach so, Washington, ja Bundles of photos are indispensable. Well, give me more time. What? Keine Ahnung, soll ich nochmal? Russen, es gibt Google Earth, das wisst ihr aber schon. Das Also, ist sehr realistisch. Das sieht sehr realistisch aus. not accepted by the West that we are big at all, but that's enough. Gerade hat jemand bei Twitter ein Bild der Freiheitsstatue gepostet und darüber geschrieben: Statue of Floskel. Nimm das Perch. Ja, es ist schade, dass unsere westlichen Partner das nicht mit ihren eigenen Augen sehen können. Was ist ein Iskander? Das sind Raketen. Ach so, Satan ist auch eine Rakete. Ich glaube schon. Mit dem Smiley-Gesicht Ist da. das schlecht? Ja, und jetzt Gott, nee. Atom, oder wie? Kriegsverharmlosung, Gewaltverharmlosung. Mann, Mann. Warten Sie ab. Sobald unsere Psychoverstärker eingeschaltet sind, wird sich der Westen von ganz allein ergeben, Genosse Putin. Ja, genau jetzt. Schade, dass wir aus rechtlichen Gründen den Death March aus Command & Conquer jetzt nicht einspielen konnten dazu. Das ist russisches Fernsehen, Opusa. War das jetzt Satire? Nein, das war keine Satire. Das war what Russians actually believe. Oder zumindest halt die Leute, die bei einem extrem Putin-speichelleckerischen Fernsehsender in Russland arbeiten. Ja, scheinbar, ne? Man weiß ja nicht genau, wie privatisiert das Ansonsten ist. gilt das, was Sting gesagt hat. I hope the Russians love their children too. Hellmarch, genau. Hellmarch heißt ja nicht Deathmarch. Hellmarch. Gibt es eine sehr schöne, ein paar Jahre alte Aufführung, wo er das irgendwie mit den Children of Tiberium hat, der Frank Capecchi, das die sozusagen symphonisch aufgeführt. Gibt es auf YouTube. Sehr schön. Wir haben nur eine lustige Geschichte aus dem Wochenendblättchen bei uns gefunden. Und zwar gibt es hier in Dortmund wohl auch Elektroladesäulen, natürlich für Autos. Und eine Säule ist ein bisschen, ist sie weiter weg von der Straße, so 5 Meter oder so. Und dann haben sie jetzt auch noch Poller dahin gemacht, dass man da gar nicht dran kommt. Also da kann man gar nicht laden, wenn man die Ladesäule nicht erreicht. Und dann haben sie das schlauerweise, haben sie das jetzt abgeschaltet, dann haben sie gesagt, ja, wenn man die Ladesäule eh nicht erreicht, dann können wir auch den Strom da abschalten. Ne? Und ich stelle mir so vor, wenn einer kommt, der sich jetzt wochenlang um Verlängerungskabel bemüht hat, ja, will da ran und stöpselt sich an und dann, verdammt, kommt kein Strom raus. Ne? Das ist schon ein Schwachsinn. Ne? So funktioniert Energiewende in Deutschland. Ja, das hatten wir lange nicht mehr, dass wir unter 2 Stunden waren. Das stimmt auch, ja. Ja, sind ja auch dünn besetzt heute. Und es war auch nicht viel in letzter Zeit. Leider hat der Preis auch nicht die Zeit gehabt, uns noch ein paar Links zu schicken oder so, aber Möglich, ja. wir geloben für den Rest des Jahres wieder die übliche Länge. Frank Lepaki and the Tiberian Sons, genau so hießen die insgesamt. Variants, ja. Ich meine, Es ist ein cooles Konzert. Und jetzt vorhin habe ich was gesehen, das war jemand, der hat die komplette Power Slave von Iron Maiden auf der akustischen Gitarre gespielt, teilweise mit Partnern. Okay. Super abgefahren. Glaube ich. Hat mir echt Spaß gemacht. Das war ja auch so schon keine schlechte Platte. Nee, ist auch so schon keiner. Ich muss mal gerade gucken, ob ich noch rausfinde, wie der Interpret hieß. Dann können wir noch einen Kulturtipp Oh hinterlassen. ja. Verlauf, genau. Thomas Zweisen. Thomas Zweisen heißt der Kanal. Das Ding heißt Iron Maiden Power Slave Full Album Acoustic Guitar Cover. Das wäre was für Verlinken. die ruhigen Stunden mal. Okay, fördert, was der Floskel dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja, Legt Schlusswort. Miete pro Floskel und Knickfloskel. Geht auf thatsafefloskel.com. Lasst euch nicht floskeln. Geht in den Flosk. Super. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ja, und ein schönes neues Jahr für alle. Oh ja, oh, das hatten wir fast vergessen. Schönen neuen Papst, genau. Stimmt, da müssen wir jetzt auf den Rauch warten, ne? Ja, wie Ach meint nee, ich gar nicht mein? wahr. Ja, er lebt ja noch der andere, Entschuldigung. Hatte jemand am Anfang so einen schönen Spruch, den ich jetzt nicht mehr da zusammenkriege über weißen Rauch. Also ja, Shrinkflation jetzt, ne? Ist jetzt immer noch ein Papst, da ist noch die Hälfte drin, oder wie? Genau. Das heißt ja nicht, dass der Papst tot ist, das heißt ja nur, dass er nicht mehr hier Papst ist. Ach, auch wieder so. Also, das muss man einfach. Stimmt. Kommt der nicht in der Vorhölle, meinst du? Die Vorhölle. Die hat er abgeschafft. Ach ja, die ist abgeschafft. Das ist doch der Aufhänger von dem Stück vom Räter, ja, was ich vorhin zitiert hat. Müssen Sie sich mal vorstellen. Da haben die Vorhölle abgeschafft. Nach all den Jahren. Müssen doch gute Menschen sein. So, ja, schauen Sie mal, wie dick die Gläser von dem seinem Auto sind. Das ist nämlich Gottvertrauen. Ja, genau, den ganzen Tag hinter schusssicheren Scheiben sich rumkutschieren lassen. Ja, großartig. Ja. Damals. Das war der Neue aber auch nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht. Fährt er nicht in dem Ding? Ich meine, der Johannes Paul, das ist ja eingeführt worden, weil dieser Verrückte damals hier, Ali Akcar. Ja, es war ja auch, glaube ich, nur ein Golf und die Lebenszeit von so einem Golf im Vergleich mit den Zyklen einer Also kannst die Kabine doch abbauen und auf was anderes drauf machen. Oh, auf einen anderen Golf vielleicht. Ansonsten muss man das, glaube ich, anpassen. Ach, was weiß ich denn? Blödsinn da mit dem Auto. Ja. Opfern sich immer für alles oder da nicht, ne? Seid gesegnet, Kinder. Schöne Woche. Hat er gesagt.